Herzlich willkommen zu Heiter Scheitern, dem queeren Stößen aus den Zonen der Unbewohnbarkeit, Folge Nummer 48. Im Unsere NachbarInnen spielen Seekuh. Naja. Seekühe trennten im Internet, habe ich gesehen. Ja, eigentlich trennten sie ja schon immer, aber was, anscheinend sind sie gerade so, haben sie gerade einen Peak. Diese ganzen Manatees, Tamba ja. Und sowas. Bei Steff trennten sie seit Albert, The Albert Staffel 2. Aber das zwei. War nicht so, nicht so nett. Nee. Naja, wie heißt du denn? Ich wollte noch sagen, wir sind im März, danke. Gerne. Und ich bin Joke, hallo. 2013, ich bin Marlene, hallo. Hallo, ich bin Steff. Und wenn kommt, dann sind das die Nachbarn. So eine Art Abschiedsparty machen da drin? Das könnte sein. Wir verlieren Teile unserer NachbarInnen. Ja. Haben wir schon. Teile haben wir schon verloren. Teile werden folgen. Und zwar zugunsten von Heteronormativität. Paar-Heteronormativität. Jawohl. Mhm. Heteronormativ waren sie vorher, glaube ich, auch schon. Ja, wahrscheinlich. Sind sie auch noch Paar-Heteronormativ. Ich hole mir mal ein Wasser. Ich habe es nicht lange ausgehalten. Ja. Wir befinden uns wieder im Reproduktions-Wonderland. Reproduktions-Wonderland? Ja, unsere Küche. Ach so. Ich habe geschlafen und bin erfrischt und bin bereit, dummes Zeug zu reden. Okay. Ich trinke Wasser und einen Tee, dessen Namen ich nicht mehr weiß. Guck mal, Steff hat dir so schön da das Polster hingelegt. Wie schön ich das gemacht habe. Und du trinkst Bergkräutertee. Bergkräutertee. Oh, das trinke ich auch dann offensichtlich. Trinke ich auch Bergkräutertee, Schatz? Ja. Mhm. Und ich trinke gleich Wiener Albali. Ein Reserva von 2007. Mit einem Stößchen an Polexan. Was heißt Reserva? Ich glaube, das ist so ein ganz trauriger. Wir werden so das ganz, jetzt live testen. So ein sehr schwerer, traubiger Wein. Ich bin sehr gespannt. Mhm. Ah, der atmet doch ein bisschen. Genau, vorher, atmet. Vorher kommt hier. Ich trinke Kaffee. Es ist 20.57 Uhr. Aber Steff hat noch viele tolle Dinge vor für heute Nacht. Da muss erstmal die Kanne Kaffee her. So ist das nämlich mit Steff, nicht wahr? Schatz? Nicht wahr? Ja, Steff immer hier auf Achse, während wir. Paternalistische Petze bist du. Paternalistische Petze? Kann man bitte immer die Macadamia-Düsse woanders hinstellen, damit ich. In meinen Bauch vielleicht? Ja, in deinen Bauch zum Beispiel. In deinen Bauch. Ich habe schon ganz viel davon gegessen, mir wird schon langsam schlecht. Du das nicht. Ich habe ein bisschen Angst vor diesen anderen Dingen, die da auf dem Tisch stehen. Wieso? Ja, ich weiß nicht. Die sehen irgendwie aus wie Bohnen. Nein. Nee, dann solltest du sie auch nicht essen. Nee. Die sehen aus wie Lupinen, wenn schon. Stimmt. Was sind Lupinen? Die sehen so aus wie das, nur weiß. Mhm. Und sind so wie Bohnen. Nein, Lupinen. Ich dachte immer, das wären Bohnen. Ist Lupin eine Bohnenart vielleicht? Könnte sein. Das ist bestimmt jedenfalls eine Hülsenfrucht, oder? Ja, da könnte man ja. Darauf können wir uns jetzt einigen. Wo sind die Lupinen? Und Steff kann nichts mehr sagen, sie knuspert nur noch. Die sind so groß. Ich glaube, das ist ganz schön laut irgendwie, oder? Ich glaube, die können wir nicht. Ich glaube, die müssen wir wegstellen. Klar, die können wir essen. Und dann werden sie einfach aufweichen und dann essen. Na, jedenfalls haben wir hier noch einen Rotwein stehen. Den haben wir gestern geschenkt bekommen. Von Polexa. Hier mit einem Stößchen, jetzt ohne, dass es mal untergeht. Ja, Stößchen, vielen Dank. Genau. Ich war zwar nicht da, aber ich trinke auch den Rotwein jetzt mit gleich. Okay. Der muss noch ein bisschen wärmer werden, ein bisschen warm. Ja. Ja. 5 Minuten vorgeplänkelt, na nicht ganz. Ich finde, wir können noch ein bisschen. wir sind erst seit... Wir sind bei 4 Minuten 30, doch dann aber auch schon 4 Minuten 30 vorgelabert. Ich glaube, ich würde gerne, das haben wir jetzt gar nicht abgesprochen, ich werde jetzt was machen, was überhaupt nicht abgesprochen ist. Krass, ich esse krass. So und Ding. Zwar, Panik. Eingefleischte Fans werden festgestellt haben, dass es keine Februarfolge gegeben hat. Ja. Aber der Februar war auch wirklich sehr kurz dieses Jahr. Mhm. Und daran lag es. Wie soll man in 28 Tagen Zeit finden? Es könnte unter Umständen sein, dass das demnächst öfter vorkommt, dass es nicht ganz jeden Monat wird, weil wir uns für mehr Qualität statt stringentes auf jeden Fall jeden Monat was machen entschieden haben. Das wollte ich zumindest gerne einmal transparent machen. Mhm. Es ist nach wie vor so, dass wir uns vornehmen, jeden Monat eine Folge zu machen, aber wir haben uns auch vorgenommen, uns an bestimmten Stellen irgendwie so ein bisschen inhaltlicher schon mal vorzubeschäftigen, auch mit bestimmten Themen, was wir nicht immer gemacht haben in den letzten Jahren. Und wir aber irgendwie festgestellt haben, dass wir das eigentlich ganz gut finden, wenn wir zumindest ein bisschen mehr Vorbereitungszeit investieren. Und da wir irgendwie alle drei relativ wenig Zeit haben, kann es halt sein, dass dadurch dann aber die Podcast-Quote so ein bisschen runtergeht. Also wir haben es nicht ernsthaft vor, aber es ist anders als vorher, wo wir eigentlich immer gesagt haben, nein, auf jeden Fall einmal im Monat und nur ausnahmsweise mal nicht, könnte es halt jetzt sein, dass wir dann sagen, naja, aber wir würden gerne ein bestimmtes Thema einfach oder bestimmte Themen einfach mal bearbeiten und oder besprechen und dazu würden wir uns gerne ein bisschen mehr Zeit nehmen und die Zeit geht, ist manchmal, reicht einfach manchmal. Wir machen im nächsten Monat irgendwas und dann ist es plötzlich schon wieder der Termin und dann können wir das nicht machen, weil schon wieder der Termin ranrückt und wir wollen ja einmal im Monat und das, um diesen Stress da so ein bisschen rauszunehmen, haben wir uns entschieden, da mehr Qualität. Ja. Qualität statt Quantität. Quantität. Genau. Das haben die schön gesagt. Aber wie gesagt, eigentlich soll eigentlich die Quote nicht runtergehen. Die Quote bleibt. Die Quote bleibt. Genau. Nein, die Quote bleibt nicht, aber sie ist zumindest. Also wir hatten das ja die letzten Monate immer schon mal wieder, dass wir irgendwie mal einen Monat lang nichts veröffentlicht haben. Und jetzt war es mal wieder soweit und deswegen haben wir dann mal ein kleines Konzeptionstreffen gemacht und das ist dabei rausgekommen. Ja. Jetzt nicken sie beide. Das ist natürlich für so einen Podcast. Ja, stimmt. Habe ich also, richtig erzählt, ne? Ja. Ja. Also wir hoffen, dass der Trash trotzdem erhalten bleibt. Ich denke auch. Also wenn wir jetzt von Vorbereitung reden, dann klingt das vielleicht großartiger, als wir uns das vorbereitet haben. Nein. Stell uns nicht unter den Scheffel. Stimmt. Also es wird noch gigantischer. Nein, das ist vielleicht auch eher andersrum, wie bewundernswert es doch ist, wie absolut unvorbereitet wir jahrelang Podcasts haben, um jetzt mal an den Punkt zu kommen. Wir können ja vorher mal unterhalten. Ja, auch nochmal einmal drüber nachdenken. Ja. Ja, wobei es ja auch schon darum ging, so die Aufnahmesituation für uns entspannter zu machen. Genau. Das war ja schon auch einer der Hauptgründe, dass manchmal einfach bei ganz, ganz wenig Vorbereitung, also null Vorbereitung eigentlich, ganz oft in den letzten Monaten, gerade so in den letzten 3 Jahren, komisch, hat es einfach, war es einfach ganz oft so, dass wir uns einfach an diesen Tisch gestürmt sind und dann irgendwie angefangen haben und es eigentlich irgendwie stressig gewesen ist, das so zu machen. Und da so ein bisschen, damit der Podcast auch weiter ein wunderbares Spaßprojekt bleibt, an dem wir Freude haben, haben wir uns das überlegt. Ich würde sonst noch ein kleines Dankstößchen an die Leute versenden, die unsere letzte Folge gehört und irgendwie befeedbackt haben. Also einfach für das viele positive Feedback in Kommentaren und über Twitter irgendwie so. Das war mit die Folge, auf die wir das meiste Feedback bekommen haben bisher. So. Ja, das stimmt. Und also wir fanden die Folge auch gut. Das ist auch irgendwie so, fand sie auch echt geglückt und schön, dass viele Leute was damit anfangen konnten. Ja. Mit der Range. Mhm. Ja, heute machen wir ein Thema, was wir schon ganz lange auf der Agenda haben und nämlich immer rausgeschoben haben, weil es immer irgendwie eigentlich eine zu stressige Situation war oder andere Sachen eben vordergründiger waren, wie zum Beispiel bei der letzten Folge. Und zwar wollen wir uns heute unterhalten übers Alliiertsein. schweigen. Gut, dann rede ich nochmal weiter. Also es war auch so ein bisschen so ein Wunschthema von mir relativ lange, aber also auch von euch beiden ja auch, aber da auch immer schon relativ doll drauf insistiert, dass wir das doch mal in Angriff nehmen können, weil ich gerne mal darüber sprechen wollte. Das war so der Haupt, also der Ausgangspunkt. Beziehungsweise andersrum, ich erlebe unseren Podcast sehr oft so, dass wir aus einer marginalisierten Position sprechen, aus einer queeren Position, aus einer Position, wo die Erfahrungen eher Erfahrungen sind, die abseits der Norm sind, also als mit Mehrfachbeziehungen, als Pflegeeltern, als Transpersonen, als Transpartnerinnen, als Femme, als Butch, als irgendwie mit Homophobie, Entschuldigung, Homofeindlichkeit, Transfeindlichkeit und Heterocis-Sexismus konfrontierten Personen, was auch irgendwie in so das eigene Leben auch einfach so ganz klar so reingreift und uns halt irgendwie als, wir müssen uns da irgendwie, weil wir anders sind, dazu irgendwie positionieren, so. Und ich fand es einfach, oder ich finde es nach wie vor eine sehr spannende Frage, oder beziehungsweise ich finde, dass wir einfach zumindest einmal und vielleicht sogar öfter auch mal darüber sprechen können, wie das so ist, wenn wir, oder was es bedeutet, oder was das ganze politische Themenfeld oder wie die politische Perspektive auch die oder die alltägliche Selbstverständnisperspektive oder was auch immer wir da draus machen, ist in Situationen oder in, wenn wir aus der Position heraus sprechen oder wenn wir auch in der Position sind, wo wir privilegiert sind und wo wir uns, wo wir nicht als anders markiert sind. Wir sind weiß, wir werden als able-bodied gelesen, wir sind gebildet. Wahrscheinlich würde man uns als irgendwie so akademische, naja, Mittelschicht ist es vielleicht nicht wirklich oder vielleicht ja doch. Ich weiß gar nicht genau, ob man das irgendwie so sagen kann. Auf jeden Fall haben wir alle drei ein Abitur. Und ich wollte gerade das Hochschulbla irgendwie, wie heißt denn das? Hochschulzugangsberechtigung. Ach so. Genau. Und zwei von uns sind auch irgendwie haben einen Uni-Abschluss, die dritte Person ist irgendwie nicht weit davon entfernt, zumindest was so die Erfahrung an der Uni angeht und so. Und das sind ja alles Sachen, die uns eher in eine privilegierte Position setzen und in, wo wir weitestgehend unmarkiert irgendwie, also mal mehr, mal weniger unmarkiert, aber eigentlich immer irgendwie in der privilegierten Position irgendwie stehen und das ist ja auch total wichtig und das macht ja auch total viel von unserem Leben aus. Und das fand ich irgendwie als Thema einfach irgendwie spannend und wichtig. Und wie das so reingreift in so ein, ja, in unser Selbstverständnis, in unser politisches Agieren, in unser alltägliches Agieren und so. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir das auch schon immer mal wieder angesprochen haben. Weil das, glaube ich, für uns alle drei schon auch irgendwo zu queer dazugehört. Aber wir haben es nie ausbuchstabiert sozusagen. Insofern mal gucken, was dabei rumkommt. Und dazu, da greift natürlich sofort die Frage an, privilegiert / alliiert. Nur weil wir privilegiert sind, heißt das ja nicht, dass wir gleich alliiert sind. Aber was mich dann nochmal spezieller interessiert hat, war eben die Frage danach konkreter. Also ich erwarte von, oder ich glaube, dass Alliierung und alliiert sein und solidarisch sein mit Gruppen oder Gruppen untereinander oder Positionen untereinander, die irgendwie marginalisiert sind oder eben auch nicht marginalisiert sind, dass das total wichtig ist und dass das auch, dass das für mich irgendwie so ein ganz wichtiger Pfeiler von so einem politischen Agieren ist. Und ich erwarte von, oder ich also was heißt, ich erwarte es eigentlich, es passiert, ich werde nur oft enttäuscht in meinen Erwartungen, dass Leute, die sich auf einer privilegierten Position befinden, sich alliieren mit den Leuten, die sich an genau dieser Stelle nicht in der privilegierten Position befinden und solidarisieren. Und da wäre ja dann halt die Frage, an welchen Stellen tun wir das und an welchen Stellen tun wir es nicht. Und darum, das war dann nochmal so die speziellere Frage, weil das kommt natürlich sofort auf, die Frage, ne? Das hatten wir auch schon dann sofort, uns ist natürlich sofort eingefallen, nur weil wir privilegiert sind, heißt das ja nicht, dass wir uns auch aktiv alliieren, oder? Ich finde es auch wichtig, weil irgendwie so die Privilegierungen aufzählen ist halt irgendwie schnell gemacht und bleibt dann aber auch irgendwo an so einem Punkt stehen, ne? Und also es hat irgendwie, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin weiß, dann hat das einfach noch nicht wirklich irgendwie eine Bedeutung über so ein, okay, die Person hat schon mal gehört, dass man das auch irgendwie sagen könnte oder sich da auch mal positionieren könnte. Aber darüber hinaus weiß mein Gegenüber eigentlich ja nicht, wie ich dieses Weißsein fülle oder ob ich das überhaupt fülle oder ob ich nur im Internet aufgeschnappt habe, dass das irgendwie ganz gut ist, sich auch als weiß zu bezeichnen oder so. Stimmt, aber es ist ja auch macht ja dann auch noch einen Unterschied, ob du dich gegenüber einer Person irgendwie als weiß bezeichnest, also so irgendwie sozusagen Privilegien gegenüber einer anderen Person irgendwie aufzählst, oder das zu deiner Selbstwahrnehmung, zu deiner alltäglichen und politischen Selbstwahrnehmung zählt, was ja dann durchaus irgendwie ein sehr wichtiger Akt ist, irgendwie sozusagen immer mal, also sozusagen sich immer wieder auch zu verorten an Stellen und irgendwie sich vorzuhalten, irgendwie so, wow. Ich habe da echt eine ganz schöne, also so mich, mir bringt das zumindest immer mal wieder, also mir bringt das immer was, nochmal so mir zu verinnerlichen irgendwie, dass ich einfach mal an den meisten Stellen meines Seins auch echt privilegiert bin und da sozusagen immer auf der Dominanzseite bin. Also immer auch auf den, auch immer die dominanten Positionen dabei besetze. Okay, dann so. Lass uns das nochmal ruhig nochmal irgendwie auseinanderfriemeln, weil es schon so einen Punkt gibt, an dem ich das halt einfach so ein bisschen so schwierig finde. Also ich würde auf jeden Fall auch dir zustimmen und sagen, es ist wichtig, nicht nur irgendwas zu sagen, sondern auch zu versuchen, ein Selbstverständnis zu entwickeln. Und sicherlich kann das auch dadurch entstehen, dass ich das häufiger sage. Weil Sprechen ja auch eine Form von Handeln ist und auch eine Form von irgendwie Ich-Bildung oder so. Wenn ich anfange, in mein alltägliches Sprechen sowas zu integrieren, eine Positionierung als privilegierte Person, dann wird das irgendwie Auswirkungen haben auf mich. Aber ich glaube, ich meinte noch ein anderes Aufzählen von Privilegiertheit. Und Entschuldigung, natürlich macht es auch irgendwie, also das würde ich auch sagen, in so einem, ich kann bestimmt, wenn ich zum Beispiel unter Weißen sage, dass ich weiß bin, dann markiere ich damit was, worüber andere möglicherweise, möchte ich natürlich jetzt irgendwie nichts unterstellen, aber was für die einfach irgendwie komisch ist oder was für die eine Markierung ist von was, worüber sie sich vielleicht noch nicht so viel Gedanken gemacht haben oder so. Und das ist natürlich, dann wirkt das natürlich schon. Aber ich glaube, mir ging es jetzt eben um, also mir persönlich ging es eben um sowas von, dann ist es vielleicht, also es gibt ja zum Beispiel so eine Praxis von Selbstbezeichnung in Textproduktion. Also ich bezeichne mich irgendwie da, wo ich privilegiert bin, da, wo ich marginalisiert bin, liste ich mal so auf und dann steht's da und dann habe ich mich verortet irgendwie. Das ist ja schon seit einigen Jahren einfach Praxis irgendwie. Und ich habe manchmal da... Ja, an ganz bestimmten Orten. Ja. Das ist ja keine besonders gängige Praxis. Nein, leider nicht. Das stimmt. Und ich habe halt manchmal das Gefühl, dass es da... Also da muss irgendwie dann vielleicht noch was dazukommen, damit es nicht darauf stehen bleibt. Irgendwie. Klar. Und da wäre dann für mich halt, da wäre es halt dann für mich wichtig zu gucken, zum Beispiel sich anzugucken, was bedeutet denn dann alliiert sein oder nicht alliiert sein und aus welchen Gründen und warum nicht. Was du eben gesagt hast mit, ich bin an den meisten Stellen bin ich privilegiert und deswegen ist es wichtig, das irgendwie auch zu sehen. So, das habe ich so verstanden, das, oder? Das war so das, was du gesagt hast, so grob, also so zusammengefasst oder verkürzt, etwas verkürzt, aber so, dass das für dich wichtig ist, da so ein Selbstverständnis zu entwickeln, weil du an den meisten Stellen unmarkiert bist. Da habe ich sofort gedacht, so, finde ich irgendwie nicht. Also, ich habe sofort so einen Impuls gehabt zu denken, finde ich gar nicht. Also, wenn man so, also, und dann habe ich gedacht, also, so, wenn ich so überlege, an welchen Stellen so, also, so ich dich so sehe oder auch mich dann so sehe, in bestimmten, irgendwie mit bestimmten Erfahrungshintergründen oder gesellschaftlichen Positionen, finde ich jetzt nicht, dass das, dass es da jetzt mehr sozusagen Unmarkiertes als Markiertes gibt. Und dann habe ich aber gedacht, Falle. Weil ich glaube, darum geht es überhaupt nicht. Ich glaube, es ist total egal, ob man jetzt mehr oder weniger markiert oder unmarkiert ist oder sowas. Und ich glaube, für mich wäre es wichtig, genau das nicht zu tun, nicht zu denken, ach, ich bin so oft unmarkiert, ach, ich bin so oft markiert, so. Und deswegen, sozusagen, ich glaube, das ist eine Falle, das so zu machen, weil es nämlich dann wie so ein Spiel wird, wer ist am privilegiertesten oder nicht privilegiertesten oder so. Ich glaube, es ist schon wichtig, irgendwie zu sehen, an wie vielen Stellen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, sich das bewusst zu machen und so. Aber ich glaube nicht, dass es darum geht, dass es so wahnsinnig viel ist oder ob es wahnsinnig wenig ist. Weil es sozusagen dann da so eine Wertigkeit reinbringt, die ich irgendwie schwierig finde. Ich finde, das ist irgendwie... Das erinnert mich so ein bisschen an dieses, wer hat's denn jetzt schwerer, die Femmes oder die Butches, so in dieser Welt. So, also das ist so, es ist halt einfach total schwierig, das irgendwie zu, da irgendwie so ein, also klar gibt es Positionen, die gehen halt leichter durchs Leben und je mehr du davon ansammelst irgendwie, desto leichter werden bestimmte Sachen, aber das kann irgendwie nicht der Motor sein, finde ich. Muss es ja auch nicht. Ich habe ja auch nicht behauptet, dass jetzt mein Motor ist für irgendwas. Da knüpfen sich jetzt so gesehen keine Politiken dran oder irgendein Verhalten von mir irgendwie, nur finde ich es einfach interessant, mal zu gucken. Also klar, es gibt irgendwie dann auch noch so meine Biografie und irgendwie so persönliche Sachen, die dann einen nochmal anders irgendwie in der Gesellschaft aufstellen, die irgendwie sozusagen sich dann, was dann wiederum weniger privilegiert sein kann und sowas. Aber erstmal sozusagen so von dem Bündel an Fahrtkarten, die ich irgendwie in die Hand gedrückt habe, wenn ich die mal so durchzähle, dann merke ich, oh, ich komme damit eigentlich ganz schön weit. Und ohne, dass mich jemand dabei aufhält. So. Es sei denn sozusagen, es gibt was an mir selbst, was mich dann vielleicht irgendwie hindert, mich durch irgendwo hinzubewegen. Aber erstmal habe ich so ein paar Tickets. Und da musste ich nicht sonderlich groß was für machen. So, und damit kann ich erstmal irgendwie so relativ mobil sein. Und ich glaube, es ist eher so dieses Ding, mir geht es eher darum, das mir mal bewusst zu machen, wie viel geht. Und auch gar nicht im Vergleich von, oh, dann gibt es diese armen Menschen, die anderen irgendwie, die dann so wenig irgendwie können und dürfen und irgendwas, aber einfach nur mal so für mich so zu checken, irgendwie ein okay, erfahre ich bestimmte Arten von Repression? Ja, nein. Also so, das sind so relativ einfache Sachen, die, finde ich, schon sinnvoll sind, um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Gerade wenn es eben darum geht, ich versuche sehr viele verschiedene Erzählungen von Menschen irgendwie in mir aufzunehmen. So, biografische Erzählungen, also so irgendwie Informationen von Menschen und wenn ich dann merke, jetzt bin ich raus. Du meinst, es geht dir nicht darum, dann sowas zu sagen wie, oh, die anderen, die viel schlechter dran sind als ich? Also mir geht es zumindest in dem Moment einfach nicht darum. Und sozusagen, und ich versuche viel von Welt irgendwie mitzubekommen und das, was ich von Welt mitbekomme, irgendwie ist dann Teil von dem, von der Checkliste sozusagen. Und so kann dann eben schon das mich daran orientieren von, okay, ich kenne irgendwie verschiedenste Geschichten von Menschen, die nicht meine Geschichte ist. Und kann eben, merke dann auch einfach daran nochmal mehr irgendwie, wo da Privilegien sind und dass die halt einfach doch, dass das halt echt massiv sein kann, was so Wahrnehmung angeht. Halt auch sowas mit, was weiß ich, Beispiel irgendwie sowas, Klassismus, klassistische Strukturen irgendwie, die ich für mich meistens so übersetze, wer hat welche Ressourcen und wie viel Ressourcen und wie viele verschiedene Formen, sei es jetzt finanziell oder emotional, kulturell, psychisch. Also so ein ganzes Sammelsurium. Und dass ich halt einfach dann merke, okay, es gibt einfach so eine Form von Lebensunsicherheit, die ich nicht kenne. Die ich einfach nicht kenne und die nicht meine ist oder sowas. Und daran auch merke, okay, dadurch, dass ich das nicht kenne, ist es einfach auch schon noch mal, ist es einfach, das ist ein Symbol oder ein Zeichen, ein Indiz dafür, dass ich irgendwie auf einer privilegierten Position bin. Etwas verwurschtelt ausgedrückt. Naja, aber vielleicht bringt es auch gar nicht, sich da groß drum zu drehen. Was ja, warum doch? Nicht? Und, das ich fand es einfach nur ein so. Aha. Die Katze kommt. Sie hat noch Essen da. Das ist erfreulich. Bestimmt für die Katze. Und für uns auch, weil er nicht sofort losquarkt. Könnt ihr auch einfach mal so rumdrehen, ist sowas wie sich positionieren in der alliierten Politik zum Beispiel. Ich würde sagen, kommt halt drauf an. Und worauf kommt es an? Ich glaube, es kommt. Ich finde es ein bisschen schwierig, das auszudrücken, weil ich da irgendwie schon so ein Gefühl zu habe, aber das noch nicht so richtig in Worte fassen kann. Ich glaube, es kommt drauf an, was damit passiert. Also ich glaub, wenn ich irgendwie sowas habe von, ich habe eine Positionierung und die steht da. Und dann würde ich halt gucken, was passiert jetzt mit dieser Positionierung. Oder hat die irgendwie, was für Auswirkungen hat die Positionierung? Und ich glaube, an solchen Sachen würde ich das dann bemessen, inwiefern das unter Politik oder Alliiertenposition oder in diesem Fall vielleicht einfach irgendwie Punkt abgehakt fällt oder sowas. Also was mir einfällt dazu, vielleicht meinst du sowas, ist so ein Beispiel von so eine Strategie, die mir begegnet ist, relativ häufig, also mittlerweile gar nicht mehr so häufig, ich glaube, das war früher noch mehr, was glaube ich einfach immer noch relativ häufig passiert ist, so wenn Leute in der privilegierten Position in der entsprechenden das entsprechend markieren, aber nur dann markieren, um sozusagen ich mache mal ein Beispiel irgendwie, weil das ein bisschen, ich glaube, wenn Heteros sich in Anwesenheit oder im Gespräch mit Schwulen oder Lesben oder Bi-Leuten als hetero positionieren, um eigentlich sowas aufzumachen von, naja, deine Erfahrungen sind halt so diese lesbischen Erfahrungen und meine Erfahrungen sind halt so die hetero-Erfahrungen. Und da habe ich mich jetzt mal so als hetero markiert. So, und eigentlich ist das ja dann eigentlich, also eigentlich macht das ja überhaupt nichts besser oder so, weil es sozusagen eine Ungleichheit ignoriert, die irgendwie ja da ist. So. Also irgendwie, weil das wird dann so, also deine Erfahrungen sind halt die und meine Erfahrungen sind, das ist, glaube ich, so eine, das ist so irgendwie so ein, so dieses, diese Idee von so einer Egalität, die einfach überhaupt nicht da ist, so, die aber ja gerne so gesamtgesellschaftlich verbreitet wird, irgendwie, dass sie angeblich da ist, so, und das macht es ja auch so schwierig, irgendwie über Ungleichheiten zu sprechen und über strukturelle Ungleichheiten zu sprechen, weil es irgendwie sowas gibt wie, ach, es gibt doch Gesetze, in denen ist das doch so und so und dann, ne, oder so, oder es gibt eben irgendwie sowas wie ein relativ, also nicht überall, aber es gibt so ein bestimmte, also einen relativ breiten Common Sense über sowas wie ob homo, ob hetero, alle Menschen sollen lieben, wen sie lieben wollen oder irgendwie sowas, ja, so. Und auf dem aufbauend dann sozusagen so ein so, ich markiere mich jetzt als die privilegierte Position, um sozusagen irgendeine Art von Gleichheit zu formulieren, von der ich aber selber eigentlich gar nicht sagen kann, dass sie, also ich kann das überhaupt nicht beurteilen, ob das gleich ist oder nicht, weil ich gar nicht das noch nie erlebt habe, wie sich das anfühlt, eben nicht in der privilegierten Position zu sein. Also das wäre ja eine Art von Markierung, sich selber zu markieren, die total ungefährlich ist und die halt überhaupt nicht irgendwie da irgendwie eine, also die macht zwar eine privilegierte Position sichtbar, aber halt eigentlich ist es total repressiv, das da so zu handeln. So, das wäre, würde mir einfallen als so ein Beispiel. Weißt du, was ich mir guckst so? Mhm. Ja, ich denke. Du guckst so. Du guckst. Ich denke. Achso, könnte noch beifügen, dieses Schwarz, Weiß, ja. Gelb, Rot, Grün. Genau. Sind das alles, ja, Menschen? Das ist ja richtig eklig, genau sowas. Ja, sowas, genau, solche Sachen. Da war's, also so eine, genau, also so eine, so eine Strategie, einfach irgendwie aus so einer privilegierten Position heraus sich selber auch, ne, so, also eben nicht nur irgendwelche Farben aufzählen, sondern sich selber auch dann als Weiß wahrscheinlich dann in dem Fall zu markieren. Aber eigentlich damit sozusagen ein, ach, wir sind doch alle gleich. Und wir haben halt nur so unterschiedliche Erfahrungen, weil wir halt irgendwie dann doch verschieden sind, aber so wertig sind wir quasi gleich. Und das kann ich ja einfach so sagen und das kann ich so behaupten. Und eigentlich, also eigentlich ist das ja eigentlich was ziemlich perfides, irgendwie das so zu machen. Und also das fällt mir, also ja, als Punkt, also ich habe das eben schon gesagt, dass ich mir eingefallen ist, dass das irgendwie so eine Strategie ist. Dann würde ich ja unterstellen, dass das Problem oder sozusagen irgendwie der Konflikt oder das Dilemma oder das Komplexe gar nicht an dem Punkt der Positionierung ist oder der Selbstverortung, sondern eben dem, was dann damit gemacht wird. Ja. Also so was dann für, was sich dann für weitere Praktiken anschließen oder innerhalb welcher Argumentation das dann gebettet ist oder in welchem Kontext das stattfindet, sondern und gar nicht die Positionierung selbst. Ja. Nein, danke. Bitte. Ich habe Fragen, die Weinflasche umhalten. Das habe ich doch gesagt. Ja, und Stef hat es nochmal unterstrichen. Oh, das knallt bestimmt gleich. Oh, ich habe abgelenkt. Also der Wein ist sehr lecker. Ist er? Ja. Ich bin sehr gespannt. Also das wäre, ja, das wäre so irgendwie die Praxis dann halt mit der eigenen Positionierung. Guck mal, nee. Krasser Scheiß. Hm. Polexa? Nicht schlecht. Ein gutes Weinhändchen. Also das wäre dann so die Praxis mit der eigenen Positionierung, gleichzeitig aber so ein, so Machtverhältnisse komplett auszublenden. Ja, und also damit sie so, ja zu manifestieren. Ja, genau. So. Was ich, also vielleicht, das meinte ich glaube ich nicht, als ich das gesagt habe. Und ich merke, es ist irgendwie auch echt nochmal komplizierter und vielleicht kann, muss ich meine Aussage erstmal so auch zurücknehmen. Also, Entschuldigung. Schnell ein bisschen, was war das? Wald und Wiesen? Nein. Wald und Wiesenkräuter. Wildkräutertee. Achso. Bergkräuter. Steff guckt gleich ganz vorwurfsvoll. Bergkräuter. Bergkräuter, Bergkräuter. Nein, aber jetzt nicht. Was? Steff guckt weiter vorwurfsvoll. Bergkräuter. Geht doch. Ja. Kaffee. Wir sollten Steff nicht mit so viel Kaffee geben. doch erstmal eine dritte Tasse. Ach so, dann geht's ja. Also, ich habe überlegt, ob mir irgendwie so zu meinem eigenen Handeln was einfällt. Und eigentlich das, was mir eingefallen ist, ich glaube, wir müssen das nochmal so ein bisschen auseinanderfriemeln. Also, ich mache das schon sehr lange, mich zu positionieren in den Texten, die ich schreibe. Oder in vielleicht auch in den Vorträgen, die ich halte. In den 2,5 Vorträgen. Nein. Okay. Drei Vorträgen. Ja. Ist doch egal. Jetzt. Oder in, vielleicht auch in den Referaten, die ich erhalten habe. Das sind auch also, Vorträge. Genau, das sind auch Vorträge. Also jedenfalls, wenn ich irgendwie was schreibe und das dann verbreite, dann mache ich das schon sehr lange so, dass ich mich irgendwie positioniere. Meistens in so Büchern, so wissenschaftlichen Artikeln ist es ja häufig so, dass man zum Beispiel, gibt es dann so ein Verzeichnis der AutorInnen, und da kann man sich dann irgendwie positionieren, wenn man möchte, oder auch nicht. Jetzt überlege ich mal, ob mir ein gutes Beispiel einfällt. Ich glaube, ich bleibe mal bei Weiß. Und dann wäre so ein Unterschied für mich, also wenn ich jetzt in so eine Selbstpositionierung einfach reinschreibe, ich bin weiß, dann ist das zwar eine Positionierung, und an der jetzt auch irgendwie jetzt noch nicht sowas hängt wie, also ich schreibe da nicht dazu, aber eigentlich sind ja alle Menschen gleich. Aber es macht halt einen Unterschied, ob ich dann in dem Text damit arbeite oder nicht, würde ich sagen. Und ich glaube da, und dann muss man das vielleicht nochmal so ein bisschen, je nach Kontext vielleicht auch nochmal differenzierter begucken, wenn ich mir jetzt zum Beispiel überlege, dass ich in einem Umfeld sage, dass ich weiß bin, die einfach noch nie von so privilegierten Selbstbezeichnungspraxen gehört haben, dann ist es wahrscheinlich schon, dann kann es schon einen Anstoß machen, irgendwie. Dann kann es schon Leute dazu bringen, sich zu denken, so, hä, warum sagt er das jetzt? Was soll das? Ist ja komisch. Muss man halt drüber nachdenken, im besten Fall. Aber ich finde, es gibt halt auch nochmal eine, eine andere Form, damit umzugehen. Nämlich zum Beispiel das dann auch mit einzubinden in den Text. Oder ja, das einzubinden in den Text, wie auch immer erstmal das dann aussehen kann. Halt nicht dabei zu bleiben, so einfach so ein Statement zu geben, so ich bin weiß und dabei, und dann schreibe ich halt über irgendwas, was damit überhaupt nichts zu tun hat oder so, sondern vielleicht einfach das auch einfließen zu lassen. Aber das passt ja thematisch nicht immer. Und vor allen Dingen, an welchen Stellen, also welche Kategorien nimmst du so wichtig, dass du glaubst, dass sie da reingehören und an welche nicht? Genau. Das finde ich total schwierig. Ja. Also ich finde es, ich habe gerade das Gegenteil gedacht, weil ich dachte gerade, ich finde es eigentlich gerade gut, also gut, es ist, du kannst ja nur eine Auswahl machen von Sachen, die du irgendwie schreibst. Also du kannst ja nur eine Auswahl an Kategorien in der Selbstbezeichnung irgendwie, ist ja immer irgendeine Art von Auswahl so. Es ist halt sowas wie Geschlecht oder Gender. Und sozialer Status von der Herkunft her und wo stehe ich jetzt? Race und vielleicht sowas, also das sind ja so Klassiker irgendwie, die halt irgendwie so, wo es halt auch so eine Art, ich will nicht immer Common Sense sagen, was ist denn das Allgemeine, was heißt denn halt gemeinen, so ein allgemeines Konsens, danke, so ein, irgendwie so eine Art Konsens gibt, dass es halt so bestimmte Kategorien gibt, die da so gerne für genommen werden. So. Und ich habe das immer so verstanden, dass halt diese Selbstpositionierungen dazu da sind, also dass es halt eine Alliierungsstrategie ist, an den Stellen, an denen man in der privilegierten Position ist. Mhm. Mit den Leuten, die an genau den Stellen nicht privilegiert sind, um das, was halt gesellschaftlich üblich ist, nämlich wenn eine Person, also zum Beispiel eine schwarze Person aus einer schwarzen Perspektive einen Text schreibt, dann wird das immer einfließen in den in die Lesart der Person, die das liest, wenn sie weiß ist. Oder auch wenn, ich weiß nicht, also ich bin nicht schwarz, ich weiß nicht, wie es wäre, wenn sie schwarz wäre. Aber es gibt halt irgendwie so ein, also das ist ja eine Strategie, also es ist ja eine gesellschaftliche Strategie sozusagen, das Besondere immer als eine besondere Erfahrung zu nehmen und diese besondere Erfahrung immer in die Texte reinfließen zu lassen. Und dass ja dadurch auch gerne zu entprofessionalisieren, das auf eine persönliche Ebene zu schieben, wo man selber in der privilegierten Position es irgendwie besser weiß oder es irgendwie eine allgemeinere, objektivere Sichtweise gibt, die angeblich irgendwie irgendwie die wahrere ist oder die objektivere. Und ich habe das immer so verstanden, dass dieses Positionieren, es wird es nicht aufheben, aber es ist ich finde, es ist schon eine Art von Strategie sozusagen, genau das eben, zumindest sozusagen, dass den Leuten nicht so leicht zu machen beim Lesen, das zu vergessen. Wobei ich immer unterstellen würde, so wie wir alle irgendwie erzogen und sozialisiert sind, dass wir immer die Sachen, von denen, wenn wir das lesen am Anfang von dem Text, von der Person, immer die marginalisierten, nicht privilegierten also Dinge uns besser merken als die anderen. Und die sozusagen, also dass man da sozusagen immer noch aktiv sozusagen mitarbeiten muss als lesende Person. Aber ich finde, es ist halt, also es ist, ich finde, das ist das Mindeste sozusagen, was man machen kann. Lesenden das sozusagen nicht komplett von vornherein als abzunehmen, das nicht gelesen zu haben, aus welcher Position man das schreibt. Auch wenn es sozusagen das ist ein Anfang und nicht das Ende von irgendwas so. Und gerade wenn es in dem Text um was völlig anderes geht. Weil nämlich genau das nämlich auch passiert, in dem Text kann es umsonst was gehen und trotzdem würde das immer dann sozusagen immer dann sozusagen die abweichende markierte Position da reinfließen, wenn man selber aus einer privilegierten Position heraus das liest, was da steht. Also ich würde, ich glaube, du hast am Anfang gesagt, wenn es um was ganz anderes geht, ich würde halt sagen, genauso fließt ja auch die privilegierte Position immer mit ein, auch wenn sie nicht dazugehört. Genau. Und trotzdem finde ich, gibt es aber einen Unterschied zwischen, ich schreibe einen Text zu einem ganz anderen Thema und benenne mich halt irgendwie in der Selbstpositionierung mal eben als irgendwas Privilegiertes, gehe dann aber überhaupt nicht mehr darauf ein, also das, was du eben meintest, klar, das ist auch eine Politik und das ist auch eine wichtige Politik, aber ich finde, es gibt auch noch den Schritt weiter, dann halt mitzuschneiden, dass die Position sehr wohl auch mit einfließt, wenn ich zum ganz anderen Thema schreibe, weil sie meinen Blick oder mein Wissen der Welt irgendwie strukturiert. Und das kann ich in einen Text auch einbauen, auch wenn er zum ganz anderen Thema ist. Das kann ich machen. Und ich glaube, da wäre dann so für mich der Haken, an dem es halt nochmal spannender umgesetzt wird. Klar, irgendwie sich zu positionieren als privilegiert ist gut, aber manchmal habe ich halt das Gefühl, das ist auch sehr einfach. Also ich kann mich einfach irgendwie positionieren und dann habe ich das abgehakt und dann kann ich mein eigenes Thema irgendwie behandeln, irgendwie muss da überhaupt kein Wort mehr drüber verlieren. Ich habe mich ja positioniert. Aber so wirklich wehtun, das tut es mir ja nicht. Es ist nicht unbequem. Genau, es ist nicht unbequem. Und es ist natürlich mehr Arbeit und selbstverständlich mehr Arbeit und auch dann dementsprechend auch vielleicht unbequemer, das zu tun, die eigene Position in so einen Text noch mit einfließen zu lassen. Wäre jetzt die spannende Frage, ist das irgendwie eine faule Ausrede, wenn mir dann sowas einfällt wie, naja, aber es gibt sowas wie eine begrenzte Zeichenzahl. Und es gibt irgendwie sowas wie eine begrenzte Redezeit oder sowas. Ne? Also das passiert, das kannst du ja nicht an jeder, also das hört ja nicht bei deiner Hautfarbe oder deine Erfahrung aufgrund deiner Hautfarbe auf, sondern das gibt ja dann noch ganz viele andere Sachen, bei denen du das genauso machen könntest. Und ich überlege gerade, ob das sozusagen, dass mir das sofort einfällt als, naja, aber das hört ja nie auf irgendwie. Wann kommt dein Thema? Wäre die Frage, wird man radikaler und sagt, naja, dann müssen wir halt lernen, andere Texte zu schreiben oder andere Vorträge zu formulieren oder so. Dann müssen wir halt unsere Gewohnheiten umstellen. So. Oder ist es halt tatsächlich eher so ein, naja, aber was ist mit der Zeit und was ist mit dem Thema, was ich eigentlich bearbeiten will, und kommt das dann vielleicht zu kurz, wenn ich mich die ganze Zeit mit anderen Dingen beschäftige? Beides, würde ich sagen. Genau. Ja, wir machen schon eine kleine interne RednerInnenliste. Soll ich quotieren? Soll ich Nein. Noch nicht. Das können wir eigentlich auch mal irgendwann machen. Das wird dann hier das große Desaster geben. Wenn ich meine Redelisten-App geschrieben habe. Wer von uns eigentlich die ganze Zeit labert? Ich glaube, das ist unterschiedlich. Aber wir könnten mal... Ach, jetzt springe ich zu weit. Ich merke mir das. Okay. Also, schreib dir auf. Ja. Mit dem Glitzerstift. Ja. Also, blauen Glitzerstift auf der Schirm. Also vor allem mein Gedächtnis ist mal so echt so winzig. Entschuldigung. Und dann ist es gleich weg. Gleich ist es weg. Gleich ist der Gedanke weg. Jetzt ist er weg. Nein. Also ich würde sagen, sowohl als auch und noch viel mehr andere Strategien. Also was mir dazu einfällt, ist, es ist ja noch nicht mal so, dass es einfach nicht aufhört, sondern ich kann schon mal mir nicht den Anspruch setzen, alles mit einzubeziehen. Das wäre schon wieder sehr privilegiert, wenn ich mich hinsetzen würde und sagen würde, okay, ich habe mich jetzt so total reflektiert, habe alle Punkte erfasst, in denen ich privilegiert bin, die liste ich alle auf und die fließen auch alle in meinen Text mit ein und dann bin ich fein raus. Das finde ich ziemlich krass, die Position, und finde ich auch nicht sympathisch, weil das irgendwie so ein, ja, ich habe es halt geschnallt, ne? Und dann habe ich das alles durchdacht und jetzt bin ich super. Ist und vergisst aber, dass ich einfach nie das Wissen haben werde, wahrscheinlich mein Leben lang einfach nie das Wissen haben werde, an welchen Schnittpunkten von Strukturen ich eigentlich sitze. Das werde ich einfach nicht. Mhm. Da geht mir so viel verloren oder da kann ich so viel gar nicht begreifen. Das ist illusorisch, sich da irgendwie ein vollständiges Wissen erarbeiten zu wollen, würde ich sagen. Ich würde sagen, sowohl auf jeden Fall andere Texte schreiben, und ich finde es auch gut, auch das Publikum dann mal damit zu enttäuschen, halt nicht zu dem angeblich eigentlich wichtigen Thema zu kommen, sondern sehr viel Zeit mit anderen Sachen zu verbringen, die aber ja eigentlich total wichtig sind, denn dieses eigentlich wichtige Thema ist ja auch nur aufgrund bestimmter Strukturen eigentlich wichtig. Und wenn ich die anfange aufzuzählen, tue ich ja auch was sehr Produktives. Ich würde aber auch zum Beispiel, eine Strategie von da, wo es passt, bringe ich es ein und rede mich halt nicht drum rum. Und wenn das jetzt halt in einem Text eine Sache ist, dann ist es halt eine Sache. Wenn jetzt in einem Text drei Sachen sind, dann sind es drei Sachen. Aber ich glaube, da geht es eher um die eigene Motivation, sich halt nicht selbst zu belügen sozusagen und nicht sich nicht einfach zu machen beim Schreiben oder Produzieren oder Erzählen oder so, sondern an den Punkten, wo tatsächlich die eigene Privilegierung ganz offensichtlich dazu beiträgt, dass ich an den und den Punkt gerade komme, dann kann ich es auch sagen, dann finde ich das gut. Auch wenn es dann halt nur ein Aspekt von vielen ist in dem Moment. Ich hätte ja auch noch also einen versöhnlicheren Aspekt da drin, und zwar also auch erstens das nochmal zu unterstützen von irgendwie so, klar, egal bei welchem Thema, um welches Thema es geht, spielt irgendwie dann Weißsein eine Rolle. Und also macht es demnach ja auch immer sinnvoll, es irgendwie zumindest zu markieren. Und es geht ja auch nicht nur um die schreibende Person, sondern es geht ja auch um die lesende Person. Und da finde ich es dann eben spannend, dass dadurch, dass es einfach noch überhaupt nicht breiter Konsens ist, irgendwie sowas reinzuschreiben und sich irgendwie zu verorten, ist halt schon noch so ein, das funktioniert ja schon als so eine, als Wiedererkennungssymbole oder sowas. Also so Zeichen irgendwie innerhalb von Subkulturen irgendwie, womit man sich untereinander so ein bisschen in den Blick bekommt. Und von wegen das sich nicht einfach machen, wenn ich irgendwie mich an einer Stelle als weiß dann verorte und irgendwas produziere, dann möchte ich halt dann selbst auch mit dem Anspruch irgendwie vom kritischen Weißsein dann daran arbeiten. Und muss mich aber auch daran ja dann messen lassen. Und da ist es halt dann ja auch nicht so dieses, ich mache es mir jetzt total einfach, weil dann würde halt spätestens im Nachhinein jemand sagen können, das ist dir aber ganz schön einfach gemacht irgendwie. Also so ist es ja, also quasi so Qualitätsmerkmal ist jetzt übertrieben, aber ich finde halt schon, dass es so ein, ich halte da einen Anspruch fest auch. Also daran lässt sich ein Anspruch knüpfen. An so einer ganz platten, plumpen Verortung. Und sei es halt sowas mit, also so, es kann, also jetzt nicht bei Weiß sein, aber eben bei anderen Queer-Verortungen oder sowas. Genau, Queer ist super Beispiel, aber naja, das passt jetzt schlecht zu unserem Thema. Ich nehme es ganz kurz als Beispiel, aber wir dürfen uns nicht daran weiter aufhalten. Okay. Okay. wenn ich irgendwie, wenn was angekündigt wird, irgendwie ein Text als Queer oder schreibende Person Queer, dann lese ich erstmal einen Text, wenn jetzt der Titel nicht irgendwie besonders auf, also irgendwie besonders warnend ist oder sowas, dass mich da drin nicht so viel Kackscheiße erwartet. Und dann wird das enttäuscht. So. Aber es gibt so, aber ich knüpfe eine Erwartungshaltung dran. Und das finde ich halt gut, dass halt mit sehr kleinen Mitteln, wie zum Beispiel irgendwie Weiß, sich als Weiß verorten, ich zumindest die Möglichkeit habe von so, da darf Anspruch an das geknüpft sein, was ich mache. Okay. So. Ja. Also irgendwie sowas. Kann ich da direkt was zu sagen? Ich wollte was direkt zu dem zu sagen, was du noch gesagt hast. Dann habe ich, ist es auch durch, das ist auch nur ganz kurz. Und zwar, das, was du gesagt hast, klingt ja so ein bisschen so. Also Joke. Also Joke, genau, das, was du, Joke, gesagt hast. Das ist so ein bisschen, also was mir dazu eingefallen ist, ist halt. So was ganz Praktisches, das ist ja irgendwie durchaus eine, also gut, das jetzt funktioniert jetzt erstmal nur so bei Produktionen irgendwie von Sachen, dass es ja durchaus sinnvoll sein könnte, nochmal einfach dann als das einfach in so eine Textarbeit oder in eine Vortragsarbeit oder sowas einfließen zu lassen, genau dieses, ich gucke mir das jetzt nochmal an und dann gucke ich mal inwieweit, wo, an, ne, und dann gucke ich halt nochmal, an welchen Stellen kann ich denn das, was wo ich mich positioniert habe am Anfang, wo kann ich das nochmal einfließen lassen? Also das sozusagen nochmal wirklich als extra Arbeitsschritt damit reinzumachen. So, das war mir nur eingefallen. So, dass man das ja durchaus so in eine Routine, so in so eine Textproduktionsroutine oder in irgendeine Art von Produktionsroutine, wo man halt irgendwie Wissen in irgendeiner Form produziert, einfließen zu lassen. Ich würde mir halt wünschen, dass da so ein bestimmter Anspruch mit dran hängt. Und dann ist es vielleicht irgendwie so, dass, was du meintest, Steff, dass eine Benennung halt auch was ist, woran du dann gemessen werden kannst, oder ich, wenn ich irgendwas schreibe, dann kann, das ist, da lege ich mich fest sozusagen und da kann ich dran entweder für gut geheißen oder halt kritisiert werden, je nachdem, wie ich die Aufgabe erfülle. Hm. Und ich glaube, daran lässt sich das vielleicht so ganz gut erkennen, wann so eine Aufgabe tatsächlich, also erfüllt ist vielleicht einfach ein bisschen viel, ich glaube, das funktioniert gar nicht unbedingt, aber wo so ein Moment kommt, an dem ich tatsächlich produktiv dann mit einer Selbstbezeichnung umgehe, und zwar so, dass es Sinn macht für ein eventuelles marginalisiertes Publikum, irgendwie in dem Sinn, in dem ich dann aus privilegierter Position spreche. Und also mir fallen spontan gleich zwei Sachen ein, wo es halt zum Beispiel, wo es genau so eine Benennungs- und Einbezugspraxis gibt, die einfach nicht funktioniert, die ja aber zum Beispiel tatsächlich immer wieder kritisiert wird. Also zum einen so diese Weißseinsdebatte in der weißen Linken zum Beispiel, wo halt irgendwie schon mit so Markern wie Antirassismus häufig gehandelt wird, aber dann bestimmte Sachen halt nicht erfüllt werden. Wo aber Leute anfangen zu sagen, so, ihr bezieht euch aber auf bestimmte Wörter, zum Beispiel, ihr positioniert euch antirassistisch oder so und erfüllt aber dann bestimmte Sachen nicht, also können wir euch darauf festnageln. Oder was wir bestimmt hier auch schon x-mal hatten, irgendwie, wenn aus so eher Mainstream, also wenn aus so etwas größeren Organisationen immer so LGBT-Themen angesprochen werden, unter dem Label LGBT und dann, also schwul, lesbisch, bi, trans, und dann erkennt man aber nach dem zweiten Satz, oh, es geht eigentlich um Schwule und Lesben, und dann nach dem dritten Satz eh nur noch um Schwule, dann würde ich schon, und das haben wir ja schon häufiger mal kritisiert, oder kritisieren ja auch andere Leute, das ist dann ja so ein, würde ich halt sagen, so ein Fall von missglückten oder halt nicht den Ansprüchen genügendem Nehmen von so Labeln und darunter irgendwas machen, aber halt einfach nicht genug machen oder nichts Produktives machen oder sowas. Jetzt habe ich so ein bisschen meinen Faden verloren, habe ich das Gefühl. Konntet ihr damit was anfangen, was ich gesagt habe? Mhm. Ja, schon. Also mir ist jetzt gerade eingefallen, wie können wir das, also wir produzieren ja hier zum Beispiel auch. Und das wäre ja, also was wir machen, das ja eigentlich quasi nie. Also wir gehen halt, wie gesagt, relativ häufig auf die Positionen, also die Sachen ein. Und das ist ja auch Hauptthema von diesem Podcast auch so ein bisschen, so dieses die queere nicht an der Norm vorbei Perspektive an ganz vielen Stellen. Aber wir machen das ja auch nicht, dass wir uns jetzt hier irgendwie hinsetzen und dann nochmal die, ja, aber trotzdem sind wir ja auch noch, werden gesund gelesen und zum Teil cis gelesen. Also gesund würde ich nochmal in Frage stellen und also nicht behindert werden wir sicherlich gelesen, aber ob wir jetzt gesund gelesen werden, weiß ich nicht. Gut. Nicht da würde ich auch nochmal ja, noch mal ja nicht behindert. Rein. Okay, wir werden auf jeden Fall als nicht behindert gelesen. Also das können wir auf jeden Fall. Wir passen irgendwie mit unseren Körpern in eine bestimmte Schlankheitsnorm rein. Also nicht nur eine bestimmte, sondern in so eine Hauptschlankheitsnorm passen wir irgendwie rein. Und so, und das sind ja so Sachen, da gehen wir ja auch nie drauf ein. Irgendwie. Oder jedenfalls nicht sonderlich. Also jedenfalls nicht so, dass ich das Gefühl habe, das ist jetzt irgendwie unbequem oder mehr Arbeit oder sowas. Ja, wenn, dann sind es halt so Randnotizen oder so Nebensätze. Das ist halt immer so ein Verweis. Also was ja trotzdem wichtig ist, aber klar, dass eigentlich dann auch immer so die Frage ist, wiefern das ausbuchstabiert wird. Mit einem, außer einem irgendwie so, naja, aber an der so immer wieder zu betonen, dass es jetzt nicht gerade allumfassend ist, was wir hier erzählen oder irgendwie halt dann für eine bestimmte, für unsere Positionen sprechen, die eben dann auch noch verbunden sind mit Privilegien da drin und so. Was ja auch dann zu der Frage führt, die du ja auch schon in unserem großartigen Vorbereitungstreffen gestellt hast, Steff, nämlich... Wie wir denn damit umgehen, dass dann ja aber die auch nicht da sind, die. Das war ich, glaube ich, gar nicht. Das warst du? Das war dann ein Newcomer. Oh, Entschuldigung. Ich? Ach so. Also diese Frage nach, naja, wir können uns ja hier so richtig schön irgendwie positionieren und wir können uns irgendwie alliieren und wir können irgendwie sagen, dass wir uns solidarisch erklären mit Positionen und Leuten auf diesen Positionen, wo wir unmarkiert bleiben und relativ, wie du so schön sagst, relativ weit kommen mit dem, was uns so ohne unser großartiges Zutun mitgegeben wurde. Und das passt ja schon so ein bisschen die Frage, auch bei diesem, was du jetzt meintest, wo jetzt gerade mal mit diesem Text, so einer Textproduktion oder irgendwie ich würde es mal so ein bisschen weiterfassen, so Wissensproduktion. Kulturproduktion, genau. Wie damit umgehen, dass dann genau diese Leute, diese Positionen nicht anwesend sind. Aus Privilegiengründen in den meisten Fällen. Also das Setting, was wir hier haben, das erfordert halt einfach bestimmte eine bestimmte Position oder ist aus bestimmten Positionen heraus entstanden und die sind halt auch sehr von Privilegien bestückt. Also ich finde eigentlich die mit Privilegien bestückt. Ja. Warum nicht, wenn ich gerade sprechen möchte, mir noch so ein Nüsschen in den Mund werfen? Darüber können wir uns mal kurz Gedanken machen. Bis du fertig gekaut hast. Ist die subalterne Nuss? Jein. Wir müssen jetzt erstmal die subalterne definieren. Ja, kann ich nicht. Kann ich auch nicht. Das war ein bisschen das Schaffensgedöns. Ich habe da sogar eine Prüfung drüber gemacht. Konnte es trotzdem nicht. Hat er gereicht. Hat er trotzdem für einen akademischen Abschluss gereicht. Yay. Allein dieses Yay. Allein dieses Yay? Ja, was so. Juhu, ich habe einen akademischen Abschluss. Das ist zu bejubeln. Das ist ja auch eine. Das ist ja auch was. Was ist das? Naja, es ist ja so dieses, dass es halt irgendwie was wahnsinnig Tolles ist, einen akademischen Abschluss zu haben. Also für mich war es nach den vielen, vielen Jahren sehr anstrengenden Studiums, war es sehr gut, einen akademischen Abschluss zu machen. Ja, klar. Also ich finde, ich finde es schon auch nochmal wichtig, auch bei den verschiedenen Situationen trotzdem auch in Kontexten zu gucken. Ja. Und klar, irgendwie ein akademischer Abschluss hat einen bestimmten Status und kommt aus bestimmten Hintergründen oder ist für einige Leute leichter zu erreichen und für andere Leute schwerer und für einige Leute überhaupt nicht. Mhm. Trotzdem ist ein Yay zu einem akademischen Abschluss, kann einfach mal sehr vieles bedeuten. Also, das stimmt, ja. Kann auch ein Yay zum was abschließen. Ja. Wir sind nur gerade, weil ich gerade neulich das Thema hatte mit einer Freundin, die ganzen Leute eingefallen, die ich so kenne, die irgendwie so Dauerkomplexe haben, weil sie entweder nie an den Punkt kommen werden, in dem Leben einen akademischen Abschluss zu haben oder da irgendwie gefühlt dran gescheitert sind, weil sie es versucht haben und so. Klar. Aber auch das ist mir nur gerade bei Privilegien eingefallen. Mhm. Ich glaube, es ist ein gutes Beispiel für irgendwie so, die anderen sind nicht da. Also ich habe schon beim Vorgespräch irgendwie, ja, irgendwie so, ich habe so ein bisschen das Gefühl von, wo ist das Problem? Und zwar ist es das Gefühl und die Gedanken dazu sind nochmal anders. Irgendwie so klar sehe ich das Problem irgendwie so, womit ich mich auseinandersetzen muss, von ich bin auf ganz bestimmten Positionen und ich kann mich äußern, ich werde gehört und wie kann ich dem gerecht werden und so. Aber für mich ist halt dann, da ist halt zum Beispiel nicht mein Antriebsmotor, irgendwie zu sagen, wie gehe ich jetzt damit um, dass die anderen nicht da sind, weil das ist ganz normal irgendwie, dass die anderen nicht da sind, weil ich oft in keiner großen Gruppe oder ich mich nicht dauerhaft in einem Kollektiv bewege oder verstehe. Ich also einfach mit diesem Thema umgehen muss von, okay, an welchen Punkten spreche ich für was? Und halt eher damit umzugehen von, ich kann nicht für andere sprechen, so. Aber wie kann ich trotzdem, dann kommt halt irgendwie, das ist halt der Punkt, da geht für mich dann halt das Spannende los mit alliiert sein. Irgendwie, was bedeutet dann alliiert sein? Mit Erfahrungen umzugehen, die nicht meine sind, die wahrscheinlich nie meine sein werden, so. Die in mein Handeln, also mein Handeln davon beeinflussen zu lassen. Von Erfahrungen, die nicht meine sind. Mal grob gesagt. Das sozusagen dann eben in dem Falle wäre das dann übertragen, dass die anderen anwesend sind, ohne anwesend zu sein. Und da kommt halt dann der Punkt Sensibilität. Und das ist ein schwieriger Punkt, hatte ich jetzt eben so beim drüber nachdenken gemerkt. Nämlich, wir können, also so, ich merke ja auch an uns dreien irgendwie, je mehr Zeit vergeht, desto mehr irgendwie setzen wir uns mit verschiedenen Sachen auseinander, desto höher gibt es, also desto mehr Sensibilitäten entstehen irgendwie in Bezug auf andere Lebensrealitäten, die nicht den unseren irgendwie entsprechen. Und das bedeutet in vielen Fällen halt dann auch weniger sagen, eigentlich. Also so, dass ich mich eigentlich erstmal weniger äußere. Mehr Worte weglasse oder sozusagen, also so, es hat das heißt, hat halt auch sozusagen Rücksicht zu nehmen, heißt auch erstmal weniger zu sagen. Und dann ist es eben spannend zu Entschuldigung. wie ich das markieren kann. Also wie ich wieder sichtbar machen kann, dass ich an dieser Stelle nicht was nicht sage, weil ich ignorant bin, sondern weil ich aus ganz bestimmten Gründen mich dazu nicht äußere. So, weil das sonst, weil ich sonst damit scheiß Strukturen unterstützen würde, was ich nicht machen möchte oder sowas. Also ich finde das mit dem... kann ich ganz kurz nochmal... Ja. Ich wollte vorhin was sagen, kann ich das jetzt nochmal sagen? Bitte? Ja, ich wollte nur, eigentlich wollte ich ja antworten auf das, wenn die anderen nicht da sind. Mhm. Irgendwie ist es was anderes geworden. Ich wollte, das geht jetzt wieder ein Stück zurück, jetzt bist du schon ziemlich weit vor, aber ich wollte nochmal sagen, ich finde es nicht schlimm, also ich finde es nicht, also ich finde, es gibt halt einfach mehrere Verständnisse von Örtlichkeit sozusagen. Also ne, wir haben hier, dieser Podcast ist ein Beziehungsprojekt. Wir können jetzt uns hinterfragen, warum unsere Beziehung an bestimmten Stellen relativ homogen ist. Aber das ist, glaube ich, jetzt gerade ein anderer Punkt sozusagen. Also dass bestimmte Leute nicht in dieser Beziehung sind und unsere Beziehung ist einfach irgendwie auch nicht beliebig erweiterbar sozusagen. Das ist eine Diskussion, die ich relativ merkwürdig fände dann an dieser Stelle. Und dann finde ich es aber auch noch mal wichtig zu sagen oder zu gucken, dass da wir einen Podcast machen, der gehört wird von Leuten, die wir nicht erfassen können irgendwie, würde ich erstmal davon ausgehen, dass alle Leute da sind irgendwie. Was natürlich so ein bisschen, natürlich sind nicht alle Leute da, klar. Mhm. Aber ich würde erstmal nicht, oder ich würde versuchen, so zu sprechen, als wären alle Leute da. Mhm. Um nicht irgendwie von vornherein irgendwelche Vermutungen darüber anzustellen, wer uns zum Beispiel eigentlich hört, wer uns nicht hört, für wen ich was sage. Also das finde ich dann eigentlich produktiver, zu gucken, vielleicht erstmal davon auszugehen, okay, die anderen werden schon irgendwo sein und ich kann eigentlich, ich möchte eigentlich nicht so sprechen, dass klar ist, ich spreche einfach für so eine kleine Gruppe oder sowas, sondern ich gehe erstmal davon aus, dass mein Sprechen relativ öffentlich ist. Dann kommt natürlich noch dazu, was wir ja neulich auch schon mal hatten, irgendwie, wir sprechen halt, das macht schon mal eine bestimmte Zielgruppe aus, nämlich irgendwie alle, die uns hören können. Aber ich würde dieses, die anderen sind nicht da, würde ich so ein bisschen eher auf so einer Meta-Ebene gucken. Ich weiß, wer war denn das? Wer hat denn das? Nein, was wir, ich glaube, was wir eigentlich überlegt hatten, war tatsächlich das, was Steff jetzt irgendwie schon angesprochen hatte, wie ich glaube, es ging eher so ein bisschen um, welche Verantwortung haben wir, welche Verantwortung tragen wir, welches Recht haben wir, über Sachen zu sprechen, in denen wir eigentlich nicht marginalisiert sind. Also was du eben meintest, Steff, das passt da ganz gut dazu, ist, du hast ja gerade gesagt, so zurückhalten, besser. Hab ich gedacht, nö, nicht zurückhalten. Aber vielleicht nochmal auf einer anderen Ebene, nämlich, ich finde es eine relativ gute oder für mich, also nicht immer machbare, aber ich möchte das gerne ausbauen, diese Strategie, oder ich tue das auch schon sehr lange an bestimmten Stellen, aber an bestimmten Stellen auch noch nicht, nämlich dieses, das ist dann eher wieder sowas, eher so ein solidarischer Akt, nämlich für andere zu sprechen, weil es einfacher ist, aus der privilegierten Position heraus, weil mehr Energie da für Leute zu sprechen, für Leute einzustehen und deren Interessen zu vertreten. Weil das halt, weil es halt sozusagen, also das ist für mich schon auch ein echt wichtiger Akt im Alltag, das zu tun. Also meine Stimme und meine Kraft zu nutzen, nicht nur für meinen Scheiß, sondern für den Scheiß von anderen, weil sozusagen ich an ganz vielen Stellen an der deutlich ungefährlicheren Position bin als andere Leute, die an der Stelle halt erstmal so gewaltvollen Aktionen irgendwie ausgesetzt sind. Und ich dann halt in dem Fall vielleicht nicht. Und dann ist es für mich schon auch so ein Ding von, ich nehme anderen was ab und ich aber verlange das auch umgedreht von anderen, dass sie das tun, also dass sie für mich einstehen in bestimmten Situationen. Oder ich finde das ich habe das als eine positive Erfahrung. Also ich nehme das als eine positive Erfahrung wahr, wenn andere für meine Interessen einstehen, weil sie wissen, dass ich das vielleicht an bestimmten Stellen nicht so gut kann. Und so möchte ich das halt auch machen. Also ich möchte halt anderen für andere irgendwie auch sprechen und auch häufiger, als ich es schon tue, um halt zum Beispiel in diskriminierenden Situationen das zu unterwandern, indem ich von innen heraus sozusagen das irgendwie, wie sagt man, sabotiere oder so, indem ich da für eine Position spreche, die überhaupt nicht meine ist. So, das finde ich total wichtig. Und das ist, ich habe das jetzt gerade relativ häufig im Alltag, ich bin gerade Vollzeit mit Leuten zusammen, mit denen ich wahrscheinlich, also 3 Monate lang mit Leuten zusammen, mit denen ich wahrscheinlich danach nie wieder was zu tun haben werde. Das heißt, es ist eigentlich eine relativ leichte Position, weil ich habe gerade relativ häufig sehr engen Kontakt mit Leuten, auch auf einer, das ist jetzt keine persönliche Ebene, aber man kommt ja nicht drum rum, sich zu unterhalten. Oder Sachen auszutauschen, das wird auch sehr intensiv gemacht, so, da passiert halt total viel Scheiß irgendwie, ne? Also da passieren halt irgendwie total viele echt scheiß Sachen und dann von manchen Sachen, also da wird da unglaublich viel, also ich nehme das da gerade relativ doll wahr, dass da irgendwie so wahnsinnig viel strukturelle Macht auf so einer ganz praktischen Ebene irgendwie so ausgespielt wird oder eben so Machtverhältnisse einfach so mir so wie so ein Theaterstück manchmal so vorgespielt werden, so. Und in manchen Situationen ist es halt so, dass ich ganz klar davon betroffen bin, von diesem Macht, also auf der Verliererin-Seite bin irgendwie, was das angeht, so, was halt so bestimmte Vorannahmen angeht und so. Aber an ganz vielen Stellen bin ich es auch nicht. Und da merke ich halt schon, dass es das ist eine super Alltagsübung für mich, an den Stellen dann eben auch aufzusprechen und das irgendwie zu nutzen. Und ich finde es aber auch wichtig und eben nicht stumm zu bleiben und die Klappe zu halten und so. Das würde ich gerne differenzieren, tatsächlich. Und an diesem Punkt möchte ich ein Stößchen loswerden an Subculture, mit der ich das schon mal ziemlich cool auch durchdiskutiert hatte. Und was heute auch gerade über Twitter auch nochmal reinkommt. Habe ich nicht mitgekriegt. Weil es auch darum ging, über den Unterschied zwischen für Leute sprechen und Diskriminierung thematisieren. Mhm. Genau, vielleicht, also ich glaube, es könnte sein, dass es an dem Für-Leute-Sprechen hängt, aber ich glaube, es hängt auch noch an anderen Sachen. Das sind dann nochmal so Wortkleinigkeiten, da können wir gleich nochmal gucken. Aber erstmal würde ich, glaube ich, gerne eure beiden Positionen nochmal zusammenbringen. Steff, du meintest eher zurückhalten und weniger sagen. Und Marleen meinte, Sachen ansprechen und sabotieren. Und ich würde jetzt nochmal, also dieses Sabotieren finde ich total wichtig, aber ich würde da halt, ich glaube, ich würde dafür plädieren, da so eine immer klar vorgegebene Strategie rauszunehmen und das eher tatsächlich auf eine, mir das eher tatsächlich situativ von Moment zu Moment angucken. Hm. Weil es nämlich, im einen Moment kann es total gut sein, in einer Menge von privilegierten Leuten ein Thema anzusprechen oder was nicht durchgehen zu lassen. Im anderen Moment kann das für einzelne Anwesende die totale Scheiße bedeuten, weil die dann plötzlich mit einer Diskussion konfrontiert sind, die sonst nicht entstanden wäre. Ja. Und dann muss man, glaube ich, also das wäre dann so ein Abwägen von, das hatte ich zum Beispiel mal auf dem Camp, auf dem wir waren im Sommer, auf dem Wer lebt mit wem, da hatte ich so eine Situation, in der ich mitgekriegt habe, wie was Rassistisches passiert ist. Und ich hatte zuerst den Impuls, einzuschreiten und habe es dann gelassen, was ich bis jetzt nicht weiß, ob es richtig war oder falsch, was, glaube ich, auch okay ist, das erstmal so stehen zu lassen, weil ich dann das Gefühl hatte, wenn ich hier jetzt eine Rassismusdebatte anstoße, in diesem fast ausschließlich weißen Camp mit POCs, die an einer Hand abzuzählen sind, dann wird eine Debatte eventuell entstehen, die halt nicht auf meinen Schultern dann abgeht, sondern auf den Schultern von ganz wenigen Leuten, die total in der Minderzahl sind. In der Minderzahl? In der Minderheit sind. Unterzahl. In der Unterzahl sind, also in dem Fall in der Minderheit und in der Unterzahl, die sich nicht entschieden haben, diese Debatte anzustoßen. Und eventuell auch halt ganz bewusst entschieden haben, diese Debatte nicht anzustoßen, weil sie in diesem Camp nicht hätte laufen können. Ja. Nicht für sie produktiv, gesund, gesund ist ein scheiß Wort, produktiv und gut hätte laufen können. Und das finde ich total wichtig. Und das Gleiche kenne ich zum Beispiel auch. Ich habe mal irgendwann so einen Text gelesen, wo eine Transfrau geschrieben hat, um Himmels Willen, wenn ihr was irgendwie an öffentlichen Plätzen, wenn sie beschimpft wird, nicht einschreiten. Nicht irgendwie dann noch mehr Fokus auf die Situation. Was natürlich, glaube ich, auch dann wieder einfach total unterschiedlich ist. Wie ist der Kontext? Mit wie vielen Leuten kann man einschreiten? Was sind die Exit-Möglichkeiten? Aber wenn die Gefahr besteht, dass sich die Scheiße vergrößert für die Person, die gerade angegriffen wird, dann kann es unter Umständen solidarischer sein, sich rauszuhalten. Was natürlich, ab dem Punkt wird es dann total schwierig, weil es dann hat halt, und das hatte ich halt mit Subculture dann auch irgendwie am Wickel, weil es dann halt, dann wird es eine total krasse Situation, das alliiert sein oder das solidarisch sein, weil es dann dann geht es halt um Entscheidungen, die in einer stressigen Situation in irgendwie Millisekunden getroffen werden müssen, wo ich nie davon ausgehen kann, mache ich jetzt das Richtige, mache ich jetzt das Falsche. Ja. Was mir da direkt so einfällt, ist, was so eine Strategie sein könnte, wir hatten das Thema auch schon mal und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin ja eher so auf der, ich habe das Gefühl, man macht es viel zu selten, weil ich glaube, ich habe mich entschieden, an irgendeinem Punkt meine Strategie häufiger pro Einschreiten zu entscheiden, weil ich das Gefühl habe, ich mache es eigentlich zu selten. Mhm. Ich habe häufiger hinterher das Gefühl, hättest du mal was gesagt? Mhm. Mir geht es häufiger hinterher beschissen und denke, hättest du mal was gesagt? Und wenn ich im Nachhinein eine Situation betrachte, dass ich dann weiß, es wäre sinnvoller gewesen, was zu tun, was zu sagen, einzuschreiten in irgendeiner Form und habe es nicht getan. Und ich glaube, dieses Gefühl würde ich gerne verringern und ich würde, also ich habe, aber das ist, bin ich, ne? Also das ist jetzt mein Alltag irgendwie, dass ich das Gefühl habe, ich bewege mich da häufig nicht aus meiner Komfortzone raus und könnte das eigentlich dann lieber sozusagen dann den Stress hinterher in Kauf nehmen oder das mir bewusst machen, okay, das kann auch falsch sein, es kann aber auch genau das Richtige sein und es kann genau das sein, was so einfach viel zu selten passiert und was dann in dem Moment total gut ist. So. Und das, aber das ist eine total situative Geschichte und ist hochschwierig. Also ich würde auch sagen, das ist eine total komplexe Geschichte. Irgendwie das, also mir ist gerade jetzt gerade, ich will mich jetzt gar nicht so mir jetzt gerade so auf die Schulter klopfen irgendwie, aber mir ist es gerade eine Situation eingefallen, um das mal so ein bisschen plastischer zu machen, wo ich das Gefühl hatte, wo es total sinnvoll war, was da was zu sagen. Das war jetzt, also wo ich auch total gefahrlos was sagen konnte. Was halt in diesem, das ist halt, ne, also da wo ich jetzt gerade bin, da passiert es halt, also Homofeindlichkeit ist halt, also eine latente Homofeindlichkeit ist halt auf so einer strukturellen Ebene auf jeden Fall vorhanden, so, und da ist auch null Awareness irgendwie da dafür oder so. Und das ist neulich hochgekocht in der Situation, in der es um Fußball und Schwulsein ging. In einer eigentlich Arbeitssituation, oder es ist keine Arbeit, es ist halt so eine Lernsituation, aber das ist ja dann auch irgendeine Art von Arbeit. Ja. Da ging es um Schwul und Fußball und dann haben halt irgendwie alle hier und so und ach, da sind doch sowieso ganz viele schwul und überhaupt und so, und das ist doch irgendwie, da ging es dann, ne, so ganze Sprüche irgendwie mit irgendwie, was weiß ich, irgendwie, und wie sie irgendwie miteinander irgendwie dann da auf dem Feld zusammen und keine Ahnung und so und keine Ahnung, also das ist halt irgendwie, es war unerträglich, also es war wirklich, ich saß da und dachte echt so, oh Gott, das ist so schlimm, das ist so schlimm. Und ich habe halt irgendwie, das Ding war halt irgendwie, also Homofeindlichkeit ist ja etwas, was mich durchaus persönlich betrifft, aber Schwulenfeindlichkeit ist es halt nicht so. Und da kann ich mich halt rausziehen, da bin ich in einer definitiv privilegierten Position, weil Schwulenfeindlichkeit ist etwas, was mir nicht passiert, so, mit dem ich nicht dealen muss, so. Und deswegen war meine Position an der Stelle eine privilegierte, so. Ich konnte mir das anhören, so, auf einer homofeindlichen Ebene vielleicht nicht, aber auf dieser schwulen, ganz konkret auch schwulenfeindlichen Ebene, wo es halt auch um so. Und dann kam nämlich eine Situation, dass eine Person meinte, und auch eine Person, die da auch eher so in der Machtposition ist, in diesen Strukturen, meinte dann irgendwie so, ja, und ich weiß gar nicht mehr genau, ging irgendwie so darum, ja, aber, oh Gott, ich weiß es überhaupt, jetzt muss ich mal kurz überlegen, es ging irgendwie um, ja, aber guck dir doch mal die ganzen Männer an, die irgendwie dann irgendwie so die Sportarten machen, ich weiß gar nicht mehr, welche das waren, irgendwie so, das sind doch irgendwie so voll die krassen Kämpfer, das sind doch so voll die krassen, so, die sind doch so voll die so krassen Kampfmaschinen und keine Ahnung. Und dann habe ich so von hinten aus der letzten Reihe gerufen, möchtest du jetzt sagen, dass Schwule keine Kämpfer sind? So, und das war so mein Intervenieren und es hat tatsächlich funktioniert irgendwie. Also es war, diese Person war sofort still, so, hat irgendwie geschluckt irgendwie und hast so richtig gemerkt, dass es, oh, okay, so, ne? Also das war mal so eine der wenigen Momente, wo ich so das Gefühl hatte, da hat es mal funktioniert, weil das war so eine Ebene, auf der so klar war, auf der kann ich mit der Person sprechen, ich bewege mich überhaupt nicht raus. Mhm. In diesem Umfeld ist niemand out schwul. Mhm. Und ich meine auch, dass das auch nicht mehr passieren wird, dass sich da irgendjemand plötzlich als schwul outen wird. So. Also, ne, also man weiß es ja nicht, aber das ist ja in dem Fall so egal, irgendwie was. Aber es war vielleicht für mich in dem Moment schon nochmal wichtig, wenn eine schwule Person wissentlich schwule Person anwesend, weiß ich nicht genau, ob ich es gesagt hätte oder nicht. Kann ich jetzt gerade nicht rekonstruieren, wegen diesem, ne, dass dann nicht. Ich glaube aber, dass dann der Spruch auch nicht gefallen wäre. Also ich glaube, dass dann sozusagen diese Diskussion auf der Ebene so nicht passiert wäre, wahrscheinlich, aber das ist hypothetisch, so war es halt nicht. Also es so. Und das Interessante war, das war so das eine, wo ich so das Gefühl hatte, okay, da hat es mal geklappt zu intervenieren und es war dann auch Ruhe. Im Gegenteil, es war dann sogar so, dass dann irgendwie dann noch eine andere Person dann noch meinte, die meisten Sportler. Es gibt total viele, also es war so eine Person, die so im Wrestling-Bereich irgendwie sich auskennt, die meinte irgendwie so, oder so auch so Gewichtheben und so, also so diese ganzen Kraftsport, aber der meinte dann so, es gibt irgendwie ganz schön viele Schwule in den Sportarten, die dir aufs Maul hauen könnten oder irgendwie sowas, die sind halt nicht out, aber das macht sie ja nicht weniger schwul oder irgendwie sowas. Also da sozusagen so mit rein, also wo es wirklich vorher so das ganze Kollektiv sich so um dieses, ach, und diese schwulen Fußballer und so irgendwie da so rum und sich da so drin geweidet haben in diesen, so ein bisschen dieses belächelnde, wir wissen doch alle und bla und doch irgendwie nicht und so und dann immer so ein bisschen dieses unglaublich homofeindliche, schwulenfeindliche Atmosphäre irgendwie. Und dann hat noch eine andere Person, als ich das gesagt habe mit dem, willst du das jetzt behaupten? ist eingesprungen und hat irgendwie noch gesagt, irgendwie, dass die Person sich hier gerade offensichtlich auf sehr dünnes Eis begeben hat mit dieser Aussage, dass eben, ne, mit diesem Kämpfen und das da sozusagen kategorisch ausgeschlossen hat. Und ich frage mich ja, ob diese Person das gemacht hat, weil das die einzige in dem Kurs ist, bei der ich mich eine halbe Stunde vorher geoutet habe. Das würde mich wirklich mal interessieren. Das ist natürlich im Nachhinein nicht mehr nachvollziehbar, aber da wäre ja sozusagen dann die Frage, ob sie sich sozusagen dann mit mir wiederum alliiert hat, weil ich bin nicht out dort, auf keiner Ebene so. Das Einzige, wo ich ein bisschen out bin, ist so Pflegemutter, aber das war's. Und das war so eine ganz spannende, so ein Rundumschlag an so Sprechen für, über, alliieren, ja, nein, vielleicht, so. Und ich glaube aber, es hat also an der Stelle total gut funktioniert. So. Und dann wäre halt so ein bisschen die Frage irgendwie, also was daran anknüpft, ist so bei mir die Frage, auch was du eben meintest, ist so, wenn man, ich würde mal vermuten, dass es wichtig ist, wenn ich mich in einer Situation spontan dafür entscheide, aufzusprechen, kann man nicht sagen, ne? Speak up. Also zu intervenieren, zu sabotieren, auch wenn diskriminierte Positionen anwesend sind oder Leute anwesend sind, um die es gerade geht, wäre dann sozusagen die nächste Frage, die ich mir auf jeden Fall stellen sollte, kann ich das mittragen, wenn da noch was passiert? Bin ich bereit, stehen zu bleiben, ja, oder gehe ich weiter und gehe wieder in meine Komfortzone zurück und lass das sozusagen und also zumindest kurz nochmal einen Gedanken darauf verwenden, was passiert, wenn ich das jetzt mache, also was denn sozusagen, also was ist sozusagen, ne, bei sowas wie einem Camp, wo klar ist, das geht jetzt noch die nächsten 3 Tage, kann ich das halten, bin ich bereit sozusagen das auch dann durchzustehen und da auch irgendwie, ne, also da irgendwie das auch mitzutragen und verantwortlich zu sein irgendwie und die Verantwortung dafür zu übernehmen, was für eine Scheißsituation ich vielleicht eine bestimmte Person irgendwie oder Personengruppe gebracht habe. Oder ist es halt irgendwie eine Situation, in der die irgendwie kurz ist und ich da vielleicht das ein bisschen besser überblicken kann und auch da natürlich die Frage, ne, kann ich das halten, kann ich das irgendwie, wem was passiert mit in der Situation konkret, so wäre ja dann so eine Möglichkeit, vielleicht eine Art von Entscheidungshilfe. Ja. Also nach der Situation sind mir noch so mehrere Sachen durch den Kopf gegangen. Also was zum Beispiel, was mir in dem Moment überhaupt nicht eingefallen ist, war so ein, und das wäre sicherlich irgendwie nochmal was anderes, halt so ein ganz persönliches Unterstützen oder so. Außerhalb von Situationen. Vielleicht einfach nochmal die in dem Fall betroffenen Personen oder die betroffene Person einfach nochmal zu unterstützen oder so. Und was mir noch bei Komfortzone eingefallen ist, als du das vorhin meintest, Marlene, ist, dass das vielleicht auch einfach also ich glaube, also nach dieser Situation hatte ich so ganz doll das Gefühl, es kann überhaupt nicht gut sein. Sowohl intervenieren als auch nicht intervenieren. Es gibt nicht so diese gute Lösung, denn die Scheiße ist passiert. Also ob ich jetzt interveniert hätte oder nicht, die Scheiße war da. Und für die Person oder für die Involvierten in dem Moment war es scheiße. Und egal, was danach passiert ist, in dem Moment war es scheiße. Und ich glaube, die Komfortzone war in dem Moment schon vorbei, sozusagen. Also da gab es, und ich glaube, wenn man das reflektiert, dann ist halt auch klar, dass diese Komfortzone einfach dann nicht da ist. Denn ich kann dann zwar in meiner Komfortzone bleiben, indem ich Sachen nicht anspreche, muss aber gleichzeitig damit leben, dass ich hier in einem Umfeld bin, in dem ich in einer Position bin, in der ich halt auch die Macht habe, bestimmte Sachen zu ignorieren, bestimmte Sachen zu sehen, bestimmte Sachen nicht zu sehen, dass andere Leute, die in einer nicht so privilegierten Position sind, unter bestimmten Sachen leiden. Ich sehe, dass ich in dem Moment nicht darunter leide. Also es macht ja für mich schon ganz viel, so ein kleines Moment macht ja für mich ganz viel Strukturen offen. Ja. Und genau, das fiel mir nochmal zur Komfortzone ein, weil diese Komfortzone einfach auch nicht besteht. Wenn ich mich anfange zu hinterfragen in dem Moment, dann gibt es die nicht. Dann muss ich dahin kommen, dass ich in einem Machtgefüge sitze gerade. Und dass möglicherweise auch ich mich gerade in einem Machtgefüge befinde, in dem so viel krass am Wirken ist, dass ich auch für mich gar nicht die Möglichkeiten habe, da irgendwie zu was Gutem zu kommen. Ich glaube, das war nicht so ganz schwer eigentlich an diesem Erlebnis, dass so dass klar war, egal was passiert ist, diese Situation ist einfach nicht gut. Aber ich kenne das ja schon. Also ich kenne aber die Erfahrung, wenn Leute sich neben mich gestellt haben und für mich gesprochen haben, in der Situation, in der ich weniger Kraft hatte, weniger Energie hatte, dass das ein total positives Erlebnis ist für mich. Ich glaub, wo Leute sich in risikoreichere Positionen bestellen, aber immer noch weniger risikoreich, als wenn ich selber was gesagt hätte. So, und da, ich finde, das ist eine total wichtige Erfahrung, weil dieses nicht alleine sein in der Situation, du bist nicht allein, das ist eine total wichtige Erfahrung irgendwie, und die macht es vielleicht in so einer winzigen Situation, also ich kenne schon die Erfahrung, dass es ganz winzige Erlebnisse sind irgendwie, wo ich manchmal dann denke, ja, das ist total gut, dass da mal in dem Moment jemand einfach so für mich gesprochen hat und für mich eingestanden ist irgendwie und es mir in dem Moment ein bisschen leichter gemacht hat, in eine bestimmte Situation auszuhalten oder sowas. Und das ist was ich schon gerne auch weitergeben möchte oder auch geben möchte anderen Leuten. Ja, deshalb meinte ich, vielleicht ist es tatsächlich eher in so risikoreichen Situationen kann es vielleicht tatsächlich erstmal eher um, oder geht es vielleicht häufig eher um so ein ganz niedrigschwelliges Unterstützen. Gar nicht irgendwie zur Sprache bringen, sondern einfach vielleicht einfach mit einer Person oder so. Und gar nicht irgendwie so das große Thema aufmachen, sondern so eher so untereinander so ein Verbündetsein signalisieren oder so. Vielleicht auch später erst, wenn die Situation vorbei ist, wenn da so eine räumliche Sicherheit auch ist. Also ich glaube, dieses Camp, als du dann auch meintest, das dauert jetzt noch 3 Tage, kann ich das tragen oder so? Oder auch, was ich meinte, so diesen Text, den ich gelesen hatte von der Transfrau, die hatte das auf eine Situation im Bus bezogen, was ja auch, das ist ja ein geschlossener Raum, wo die Leute sehr eng aufeinander sind und da habe ich keine Gewalt mehr darüber oder keine Macht mehr darüber, was da passiert in dieser Situation. Ne? Da sind viel zu viele Leute auf dem Haufen, die ich nicht alleine mit der anderen Person irgendwie kontrollieren könnte. Das heißt, da könnte man sich dann überlegen, ob nicht irgendwie so eine andere Art von Solidarisierung möglich ist in dem Moment. Einfach ohne einzugreifen, eher so signalisieren, so, hey, ich hab's gesehen oder so, du bist nicht ganz allein oder die NachbarInnen singen oder jubeln oder freuen sich. Keine Ahnung. Man hört es bei uns immer sehr gut. Die hören uns wahrscheinlich ja auch palabern. Wenn sie nicht so laut singen würden. Sonst. Oder jubeln. Also, was wahrscheinlich jetzt so ein Plädoyer ist für auch so eine Vielfältigkeit von Solidarisierung sich zu überlegen. Also nicht nur, dass ich spreche, ich werde laut für andere als solidarisierenden Akt zu sehen, sondern halt auch meinetwegen, ich bleibe leise für andere oder ich zeige, dass ich was mitgekriegt habe für andere oder ich tröste nochmal danach für andere oder irgendwie was auch immer. Ich sage, dass ich Hilfe geben kann, wenn sie gewünscht ist für andere, ohne dass andere das mitbekommen. Oder mir tut es auch in Situationen gut direkt. Mir tut es auch gut, wenn Leute nicht hinterher ankommen und sagen, ey, ich fand's auch voll scheiße. Weil ich dann denke, ja, hättest du mal was gesagt. Hättest du doch in dem Moment mal was gesagt. So. Hättest du mir doch mal in dem Moment das Gefühl gegeben, dass es irgendwie... Nein, was ich ja meinte ist, was ist, wenn der Raum das nicht hergibt? Ja, ja, klar, das kann natürlich sein. Irgendwie, das kann nicht die einzige Strategie sein, aber ich finde das nicht, kategorisch auszuschließen. Nee, das habe ich sondern, auch nicht. Sondern, ne, also ich finde es wichtig, auch das immer als Möglichkeit auch zu haben. Wie gesagt, wahrscheinlich ist noch das, was ich noch am ehesten irgendwie denke, was man vorher nochmal abchecken könnte, ist so dieses, okay, kann ich das tragen? Was auch immer jetzt passiert, kann ich das irgendwie, habe ich das Gefühl, also was auch immer, wahrscheinlich nicht, aber so habe ich das Gefühl sozusagen, nicht nur kurz irgendwie mal rauszusteigen, so aus meinem, und dann gehe ich wieder zurück und dann bleibt der, dann wird der Scheiß irgendwie auf einer anderen Person irgendwie abgeladen, so, sondern kann ich da irgendwie noch dabei bleiben oder so, in irgendeiner Situation. Aber sonst finde ich halt, ja, das sind auch alle Strategien, aber ich, ne, das irgendwie dieses hinterher oder eben persönlich oder eben so dieses sowas, auch das, und das ist auch gleich, ne, also da würde ich nicht sagen, das eine ist besser als das andere so, aber trotzdem finde ich, dass das auch einfach eine legitime und wichtige Strategie sein kann, genau das zu tun. Mhm. Sich in Situationen auf die Hinterbeine zu stellen und das Risiko einzugehen, dass es gerade falsch ist. Dass es gerade eine blöde Idee war. Genauso wie es eine blöde Idee sein kann, nichts zu tun. Aber dass es sozusagen auch als Handlungsoption da ist irgendwie und dass es vielleicht nicht besser und nicht schlechter ist so. Aber wenn ich so, wie gesagt, vergleiche mit den Situationen irgendwie, wie oft ich das nicht tue und aus welchen Gründen tue ich es nicht, habe ich das Gefühl, ich könnte es ruhig mal öfter machen. Ja. Ich glaube, es ging mir auch eher darum, dass ich das eher so erlebe, dass dieses Sprechen für andere, laut werden für andere eigentlich so die, vielleicht so die beliebteste Solidarisierungsaktion ist, die ich so mitkriege. Also wenn es darum geht, einzustehen für andere, dann geht es meistens, oder ich nehme wahr, dass es dann meistens darum geht, in genau in der einen diskriminierenden Situation was dagegen zu sagen oder zu sagen, dass das jetzt gerade diskriminierend war oder so. Mhm. Und ich glaube, mir ging es halt darum, da nochmal so ein bisschen differenzierter drauf zu gucken, weil, ja, weil es eben nicht nur diesen einen Weg gibt, sondern weil ich es, weil es ganz offensichtlich wichtig ist, zu gucken, was passiert da gerade, in was für einem Setting passiert das gerade, wie sind so die Kräfteverhältnisse in diesem Kontext verteilt, wer ist eigentlich da außer mir, wer muss das dann tragen, wenn ich jetzt was mache? Ja, also darum ging es mir. Auf jeden Fall, natürlich ist es auch wichtig. Und das geht mir ja genauso auch so dieses, was ich ganz häufig habe bei so Solidarisierungsmomenten, so diese Angst zu überwinden, laut zu werden oder in die Situation einzusteigen und halt den Schaden, der da passiert, ja auch dann auf sich zu nehmen. Irgendwie. Das ist ja auch eine massive Aktion einfach. Und das geht mir genauso, dass ich das häufig nicht mache, weil ich dann irgendwie Angst habe oder weil es schwierig ist oder so. Das könnte ich auch häufiger machen. Es ging mir nur darum, dass nochmal Wert drauf zu legen, dass das halt nicht das Einzige ist, was solidarisierend wirken kann oder was vielleicht auch eher schützend wirken kann oder so. Mhm. Puh, das waren jetzt so viele Sachen. Steff ist auch noch da. Ja, ich bin noch da und ich habe so viel irgendwie. Ich fürchte, ich weiß nicht, ob das bringt, gerade so viel aufzurollen. Ich fange einfach mal irgendwo an. Und zwar finde ich es halt also eben auch wichtig, dass es einfach viele Formen gibt von irgendwie alliiert sein, also verbündet sein. So, auch wenn das sozusagen dann im Kriegsvokabular irgendwie so die Verbündeten, die dann zusammen irgendwie gegen den Kampf, gegen den Feind ziehen, so. Aber dass es halt einfach ja auch ein sich stützen sein kann, irgendwie gegen die Kackscheiße, die es immer geben wird. So, die Kackscheiße wird ja nicht verschwinden, sondern sie wird es immer geben und uns soll es ja dann, oder die Verbündeten sozusagen als irgendwie Gruppe von Personen verbünden sich mit anderen Personen, die sollen es ja auch möglichst lange geben. Und allein deswegen ist es ja auch wichtig, sozusagen so einen ganzen Fächer, so ein ganzes Spektrum an verbündeten Politiken zu haben, um auch konsequent das leisten zu können, sozusagen, oder so eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Ich hatte vorhin so den Gedanken, wieso eigentlich aus der Comfortzone rausgehen? Also was bringt es eigentlich, aus Comfortzones irgendwie rauszugehen? Weil eigentlich ist es doch am besten, also ich überziehe das jetzt mal, aber das ist so eigentlich ist es ja gut, wenn möglichst viele Leute möglichst lange sich in ihren eigenen Komfortzonen aufhalten können, weil es ihnen dann tendenziell am besten geht und sie dann vielleicht auch die meisten Energien haben, irgendwie Sachen zu tun. Ich weiß auch, dass es sich darauf bezieht, irgendwie eben sich mit Unbequemlichkeiten irgendwie auseinanderzusetzen. Und trotzdem kann das ja durchaus noch auf einer gewissen Art von Komfortzone passieren. So was, um mal so als krasses Gegenpol zu, ich bin total in meiner Komfortzone und mir geht es, ich muss gar nichts machen und das ist alles super und mir geht's gut, warum soll ich mich um andere kümmern? Hin zu dem gegenüberliegenden Pol dann eigentlich, ich muss mich aufopfern für alles, für das gesamte Gute, für den Weltfrieden und irgendwie der vereinten Menschheit. Und Tierheit. Und Tierheit auch, genau. Also alles. Save the planet. Und so, und oder sich halt dann sozusagen immer irgendwie ganz vorne mitzubewegen, auch wenn es vielleicht gar nicht immer so gut passt. Mhm. Oder dann dabei der Bezug zu sich selbst irgendwie verloren geht und so. Deswegen finde ich halt auf jeden Fall die Frage spannend, irgendwie nach Komfortzone, irgendwie so, wann ist das irgendwie wichtig oder wie wird dann Komfortzone irgendwie definiert? Das ist jetzt auch mehr so eine Wortspielerei, die ich hier mache, aber ich fand es einfach so bezeichnend, weil es an einen wichtigen Punkt geht, den ich jetzt, da können wir auch noch gerne zu kommen, aber würde ich jetzt gerne nicht so schon hin abdriften, irgendwie was so. Auf sich selbst achten angeht, sondern auch noch mit dem Sprechen für. Also ich finde für Sprechen erstmal so ein klares Wort, ich finde für Sprechen falsch, weil das wird schon oft genug und wurde schon viel zu lang irgendwie gemacht, gerade aus einer weißen oder feministischen Perspektive irgendwie. Gestern war irgendwie Weltfrauentag und da wurde garantiert auch schon an vielen Orten irgendwie von weißen westlichen Feministinnen irgendwie erzählt, wie es irgendwie anderen Frauen in anderen Ländern, irgendwie nicht westlichen Ländern oder sowas geht und wie schrecklich es ihnen geht und wie so ihre Lebenssituationen sind und so. Das ist sozusagen für mich so das klassische Fürsprechen. So, ich weiß. Marlene runzelt die Stirn und schmatzt. Deswegen warte, bis ich weitererzähle. Und deswegen würde ich dir unterstellen, Marlene, zumindest anhand deines Beispiels, dass es bei dir gar nicht um Fürsprechen geht, sondern eben irgendwie um sich einsetzen, weil die Strategie, die du benutzt hast mit diesem schwulen Fußball-Sportbeispiel, war eben, dass du hast nicht für Schwule gesprochen, du warst keine Fürsprecherin. Weil du nämlich die dominante Position angesprochen hast mit ihrer Strategie und nicht, also so als ein Fürsprechen für Schwule wäre aus meiner Perspektive gewesen, aber Schwule können doch auch stark sein. Ich habe, meine besten Freunde sind schwul und machen Bodybuilding oder sowas oder finden Fußball ganz toll oder was auch immer. Also so irgendwie dass du nochmal irgendwie so eine Einschätzung der Lebensrealität oder Lebenssituation von Schwulen irgendwie gibst durch deine Äußerung, sondern du hast die dominante Sprachpraxis gespiegelt. Mhm. Ja. Wenn du dann gesagt hast, möchtest du damit sagen, dass Schwule nicht kämpfen können? Ja. Und ich finde, das ist halt ein feiner Unterschied, aber ein wichtiger Unterschied, weil du sozusagen das einfach nochmal so mehr zurückgeworfen hast, anstatt zu sagen, aber Moment mal, Schwule können schwach sein und Schwule können stark sein und so, wie kannst du so grausam sein, sondern das war ja eher so ein, deswegen würde ich halt sagen, es ist gar nicht so ein Fürsprechen und das ist vielleicht auch ganz gut so, dass es kein Fürsprechen ist. Weil es einfach viele andere Politik- und Unterstützungsformen und Solidarisierungsarten gibt, außer Fürsprechen, die deutlich machtsensibler oder dominanzsensibler dann in unserem Fall ist. Schlau. Lieber die dominante Position angreifen, als für eine marginalisierte Position sprechen, die nicht meine ist. Also sowieso immer die dominante. Ich glaube, auch wenn es meine wäre, im Zweifelsfall immer die dominante Position angreifen. Das macht es halt auf jeden Fall ein bisschen leichter, gerade aus einer alliierten Position heraus, in ich befinde mich nur in einem weißen Raum oder in einem eindeutig weißen Raum, dann eben nicht die Karte zu ziehen, aber was ist denn irgendwie mit POC oder was ist denn mit schwarzen Menschen, die schließt ihr jetzt gerade aus oder sowas, sondern dann eher zu sagen, naja, das lässt sich auch leicht sagen aus so einer weißen Perspektive, ne? Oder also oder eben die Strategie dann genau zu benennen, so mit, ja, ja, der Westen hat's mal wieder gerockt oder was auch immer. Also so irgendwie ein, da irgendwie so ein bisschen, also es gibt sozusagen noch viel, viel anderes, was dann thematisiert werden kann an Machtstrukturen und das ist alles irritierend und krass und bestimmt ganz schrecklich erschütternd für die Position, die da gerade, in die gerade interveniert wurde. Ich muss mal kurz aufs Klo, aber ich würde gerne... Ich auch. Was? Ich wollte auch gerade. Tja. Du kannst ja noch sprechen und ich gehe in der Zwischenzeit kurz raus. Tja. Du hast ja, wolltest ja noch das Wort kurz. Ja, ich wollte nochmal das Thema nochmal so ein bisschen ziehen. Das Thema ziehen? Aber das mache ich natürlich nicht, wenn Marlene jetzt nicht da ist. Ja mal, wir können ja schon mal teasen, in welche Richtung es gleich gehen wird. Sobald nach der Clubpause. Bleib dran, wenn es dann heißt. Bis jetzt haben wir uns immer in Krisensituationen befunden. Ich würde gerne nochmal auf die Nicht-Krisensituationen gucken. Alliiert sein, wenn alles gerade läuft. Wenn es läuft, genau. Alliiert sein, wenn es läuft. Auch passend zur Klopause. Oh. Naja. Ich habe zu viel gearbeitet. Tut mir leid. Da werde ich immer so ein bisschen. Da verschiebt sich meine Wahrnehmung immer ins Perverse. Es ist einfach so. Es ist einfach so. Den ganzen Tag im Porno-Bergwerk. Das macht. Vorstellen, dass du deinen Blick in irgendwelche... Ja, immer Pornos aus dem Stein kloppen. Ja. Klopp, was ist das? Dildos. Oh, das ist ein Dildo. Ja. Und warum findest du das wichtig? Weil ich es wichtig finde, dass solidarisch sein halt nicht nur passiert, wenn gerade irgendwie was schief geht oder gerade irgendein Mist passiert oder so, sondern auch ganz doll im alltäglichen Umgang miteinander. Was ja auch sinnvoll ist, weil es sich ja um Strukturen handelt, genau. die eigentlich so nicht mehr oder weniger erstmal existent sind, ja. Egal ob gerade was für aus der Einzelperspektive gut läuft oder nicht, ja. Oder gerade problematisch ist oder unproblematisch. Und ja. Vor allem finde ich es halt auch, also ich glaube schon immer noch, diese Scheißsituationen, die sind halt einfach scheiße. Auch wenn jemand sich noch so cool solidarisch verhält, die bleiben einfach scheiße. Die werden dann scheiße mit ein bisschen Zucker obendrauf, aber sie bleiben scheiße. Aber so die alltäglichen Situationen, in denen ich es schaffe, irgendwie gut solidarisch zu sein, die können halt richtig gut empowernd sein. Oder die können halt einfach ein richtig gutes Gefühl machen. Oder für dich? Nee, für andere. Für mich auch, meinetwegen. Aber ich glaube, da geht's mir eher darum, durch das eigene handeln, Räume zu schaffen, die sich gut anfühlen. Mhm. Also eher so diesen empowernden Aspekt. Und Awareness. Awareness. Da-da. Aber das war jetzt schon ein Teaser-Stern. Das ist jetzt ja gekonnt. Gekonnt. Und da ist schon die Kleifung. Ja, auch Teaser. Die Kleifung. Ich kann mal kann kurz nacherzählen. Ich hatte einfach mal gefragt, warum das wichtig ist, da mal den Unterschied zu machen oder da nochmal irgendwie drauf zu gucken. So auf dieses, wenn es gerade keine Krisensituationen oder Momente gibt, also so keine ganz konkreten Problemmomente gibt, mit denen umgegangen werden muss, sondern eben was Silke daran irgendwie so wichtig ist, eben nochmal auf was anderes, auf das andere zu gucken, irgendwie wenn gerade eben kein Problem da ist. Und dann halt eben doch, weil die Strukturen ja immer da sind. Und dann meinte ich, also jetzt zusammengefasst. dass dadurch einfach nochmal andere Effekte im Prinzip geschaffen werden können, als in Situationen, die irgendwie scheiße sind, ja, und die auch erstmal, bei denen sich die Scheiße ja nicht einfach auflöst, sondern eben eher so eine Scheiße mit Zuckerkuss ist. Eine was? Ich muss es nicht wiederholen. Dir zuliebe. Hä? Ach, Scheiße mit Zucker. Ja, genau. So. Damit Glitzer. Also das ist irgendwie ein... so, dass halt... Dass es dann zwar noch was zusätzlich Gutes drin gibt, aber erstmal das nicht neutralisiert wird und das aber ja auch total gut und wichtig ist und sein kann. Jenseits solcher Situationen was Gutes zu schaffen. Und das war jetzt gerade so ein, okay, was wird denn? Und da hatte ich dann nochmal nachgefragt, so was, aber was wird denn da wer schaffen oder was passiert denn da? Wenn das jenseits von ganz bestimmten Situationen. Die Kleifo sitzt auf einem Platz. Ja. Deswegen steht Joke daneben. Ja. Ich habe jetzt gerade mal gezählt, wir haben 8 Handtücher im Badezimmer hängen. Das interessiert die Welt so schön genau maßlos, dass wir 8 Handtücher im Bad haben. Willkommen beim spontanen Handtuch-Zählen-Event. Haushaltsplenum. Ich glaube, wir können weitermachen mit dem Thema, bei dem wir noch waren, als du die Küche verlassen hast. Das ist mir nur gerade auf. Sehr schön. Ich schreibe das einfach mal auf. Ne? Schreib das mal auf. Mhm. Da. Dass wir vielleicht hier hochkommen können. Aber ihr wart ja schon beim Teasen. Nee, waren wir nicht. Das war nur ein, ist ein Teaser. Mehr nicht. Ach so. Ja. Also mehr so ein sanktionierender. Ein Teaser. Aha. Klasse. So, Joke ist jetzt abgelenkt. Dann klar. Ist jetzt nicht mehr dabei. Joke, erinnere dich. Was? Wir waren hier zusammengesessen. Die Kleine beim Fuh. Podcasten. Die Kleine Podcast. Katzen? Heiter scheitern. Ah, Moment. Kleifu? Kleifu, sag mal alliiert. Kleifu? Alliiert? Sag doch mal alliiert. Bist du alliiert? Nee. Gewiss nicht. Tja, vielleicht können wir auch einfach dann doch auf das Teasen zurückkommen. Nein. Oh. Joko wollte das nicht. Deswegen. Achso, du wolltest nicht. Du wolltest noch das nicht den Teasern folgen, sondern erst noch mal weiter das Thema alliiert sein, wenn es läuft. Wie gut, dass ich das aufgeschrieben habe. Ja, ne? Wirklich, ich hatte schon alles vergessen. Also ich fand's, das hat dir doch Steff eben schon erzählt. Ja, ja, genau. Hä? Wir sollten das mit den Toilettengängen irgendwie aber anders es ging gehen. Ja nur darum, das geht ja nicht, sonst... Es war doch nur ein Übergang. Jetzt kannst du sagen, was du eigentlich erzählen wolltest. Genau, du wolltest ja eigentlich nur die Zeit überbrücken. Genau, das passt nämlich auch gut zu dem, was Steff vorhin meinte, mit dem sich zurücknehmen, weil ich nämlich erlebe, also was sowohl für mich ganz empowernd ist, als auch was ich als sehr solidarischen Akt empfinde oder alliierten Akt, als auch was ich versuche irgendwie selbst auch so viel zu machen, wie es geht, ist Schnauze halten. Wenn Kresse andere, halten? Kresse halten, zuhören. Echt irgendwie andere erzählen lassen. Finde ich gut. Punkt. Mhm. Macht ein gutes Gefühl. Man lernt sehr viel dabei. Also ich lerne sehr viel dabei. Während ich so den Mund halte. Ich lerne euch auch richtig gut kennen. Endlich können wir auch mal was sagen. Nach ne? Jahren. Steffi immer so, bla bla bla bla bla. Wenn man mich kennt, als dominante Rednerin. Wirklich. Naja, vielleicht. Ja. Nee, aber ich finde es eben auch ein sehr wertvoller Akt. Hm. Mit jedem Aber, was sich dann sofort dran knüpft, eben gerade, was du, Marlene, dann meinst, irgendwie so, wenn es halt darum geht, tatsächlich dann aktiv zu werden und sich irgendwie einzuschalten, sich zu Situationen zu äußern und sowas. Und es kann halt, das ist halt auch, ich weiß nicht genau, wo diese Idee herkommt, aber sie ist eben sehr präsent, dass man irgendwie Sachen richtig und falsch machen kann und dass es irgendwie den richtigen und den falschen Weg gibt. Das glaube ich nicht. Und schon gar nicht irgendwie, wenn es darum geht, sich solidarisch zu zeigen. Da kann es sein, dass es gerade gut passt und es kann auch sein, dass es nicht gut passt. So, mit den vorhandenen Leuten und dem Ort und der Zeit oder so. Habe ich jetzt ruhig sein? Nichts sagen. Berlin. Ach ja. Genau, und noch weiter zurück. Eben zu dem, was ich anfangs meinte, mit eben, dass wir weniger sagen. Weil das eben für mich gar nicht ein Gegensatz bedeutet zu entweder ich sage weniger oder ich interveniere laut, sondern dass das irgendwie eine Folge von, wenn ich an den Punkt komme, mir überhaupt Gedanken darüber zu machen, möchte ich alliiert sein? Und wenn ja, was bedeutet das für mich? Dann gibt es einfach verschiedene Fragen, die sich in verschiedenen Momenten dann stellen. Und für mich war dieses, wir sagen weniger, und damit meine ich auch wirklich, dass wir das machen, weil ich habe das so zumindest beobachtet, dann galt das für mich... jetzt im Podcast. Genau, für mich galt das eben im Podcast, nicht ganz generell, zwar schon... auch über den Podcast hinaus, aber ich hatte das jetzt erstmal nur über den Podcast bezogen, dass sozusagen von all den Diskursen irgendwie haben wir ein Thema und dann gibt es bestimmte Arten, über ein Thema zu sprechen. Und in dem Moment, in dem wir sensibel sind für Machtstrukturen und uns vielleicht auch alliiert fühlen gegenüber diskriminierten Positionen, fallen bestimmte Möglichkeiten, über ein Thema zu sprechen, weg. Die sind dann, also wie so Sprechblasen, und die sind dann halt mehr so gestrichelt oder benebelt oder sowas, weil sie dann, oder nicht benebelt, weil wir kennen sie und wir wissen, dass das aber für uns, dass wir diese Art zu sprechen nicht mehr machen wollen, aus ganz bestimmten Gründen, weil wir uns eben mit Themen auseinandergesetzt haben und Positionen, irgendwie sowas. Das meinte ich eher, das ist halt, und das kann natürlich auch bedeuten, dass wir wiederum andere Sprecharten gleichzeitig auch dazu gewinnen. Aber ich habe das Gefühl, dass das Verhältnis von dem, was eher an Sprechweisen wegfällt, zu dem, was an neuen Sprechweisen dazukommt, ungleichmäßig ist. Dass erstmal mehr vielleicht wegfällt von, das darf ich sagen. Also so alles, was unter das wird man ja wohl mal sagen dürfen, automatisch fällt das alles weg. Ja. Das, also, das nochmal so ein bisschen erklärend nachgeschoben. Ja. Weil es aber auch ganz gut passt zu diesem, was passiert eigentlich, wenn jenseits von Krisensituationen oder von Konfliktsituationen. Ich finde es auch wichtig, Clive hat die Tür nicht aufgekriegt. Sie lag schon seitlich und hat nur noch irgendwie mit den Pfoten so ein bisschen an der Tür. Sie war. Naja. Ist nicht so, dass sie das nicht eigentlich kann. Ja. Aber es ist natürlich viel schöner, wenn sie das. Also sie muss es ja nicht. Nee. Steht ja irgendwann jemand auf und sie hat ja Daumen. Was wollte ich sagen? Nein, ich finde es auch, für den Podcast total wichtig, einzusehen, dass halt nicht alle Themen unsere Themen sind. Ja. Und wir halt einfach nicht das Recht haben zu allem, was du sagst. Ja, ja, ich finde das auch... Entschuldigung, ich dachte, du bist fertig. Nee, sag nicht mal. Ich finde das auch... Mich nervt auch immer total dieses Ding von, ja, wir müssen irgendwie möglichst viele Leute einschließen und das muss immer alles so inklusiv sein und so. Ich finde das eine total arrogante Position, dass immer irgendwie alles irgendwie drin sein muss, weil du kannst es gar nicht machen. Du kannst nicht alle, es geht nicht. Es ist eine total krasse Allmachtsfantasie, irgendwie alles, immer alle Leute, alle Positionen immer einschließen und inklusiv zu sein irgendwie. Ja. Und ich finde das viel wichtiger, sich darüber bewusst zu werden, dass man genau das nicht tut und was das bedeutet und dafür dann die Verantwortung zu tragen, dass man Ausschlüsse produziert, als so zu tun, als könnte man das aufhören. Danke, Marie. Oh ja, sehr schön. Ja. Großes, wichtiges Fass gerade aufgemacht. Ja, wirklich, das finde ich echt, das nervt mich immer total so. Dieses, ja, wir müssen irgendwie alle, nee, müssen wir nicht. Wir müssen damit umgehen, dass wir es nicht tun. Wir müssen dafür gerade stehen und müssen dazu Position beziehen. Ja. Was ich nochmal wichtig fand, dass das ist jetzt allerdings nochmal auf einer nächsten Ebene, glaube ich. Und da würde ich jetzt gerne dann auch eher für mich sprechen. Und nicht für andere, sondern für mich als marginalisierte Person. Das heißt, also zuhören und nichts sagen heißt für mich persönlich nicht, dass Leute nicht konstruktiv beitragen sollen oder Kritik üben sollen oder sowas. Ich finde, wenn eine Kritik kommt, die ich nachvollziehen kann, die aus einer Position kommt, die zwar vielleicht nicht selbst an dem Punkt marginalisiert ist, aber sich sehr viel damit auseinandergesetzt hat und sehr viel zugehört hat zum Beispiel, dann finde ich das teilweise, also natürlich auch mit Abstrichen, also es geht jetzt nicht um, das ist alles scheiße, so eine Kritik, sondern eher um so eine konstruktive, lass uns was diskutieren Kritik, also Kritik als Weiterdenken oder sowas, das finde ich total wichtig. Und manchmal habe ich das Gefühl, also gerade so im Internet, mit dem Internet, habe ich das Gefühl, dass da häufig so ein Gefühl entsteht von, okay, das ist nicht mein Thema, da darf ich einfach gar nichts zu sagen. Was, glaube ich, für ganz viele Leute auch echt gut ist, dass sie einfach gar nichts zu irgendwas sagen. Super. Aber, und deshalb meine ich auf einer anderen Ebene nochmal, nachdem das nochmal 85 Mal durch den veganen Fleischwolf gedreht wurde, komme ich an einen Punkt, wenn es die richtigen Leute sind, dann möchte ich auch gerne diskutieren. Und ab da wird es dann für mich, wenn da Leute einfach nur noch Ja und Amen sagen zu dem, was ich sage, nur weil ich an einem Punkt marginalisiert bin, dann fühle ich mich verarscht. Aber das wirklich vielleicht nochmal jetzt nicht so super zentral behandeln, weil das, glaube ich, auch wiederum... Ich glaube, das muss gut eingebettet werden, damit es nicht falsch verstanden wird. Damit es nicht so ein Freifahrtsschein ist für, ja, natürlich kann ich das kritisieren. Critical White ist scheiße. Habt ihr alle nicht verstanden. Sowas meine ich nicht. Das ist genau das, was ich nicht meine. Ja. Ich glaube, ja, also ich gebe dir recht, dass das wahrscheinlich zu... Es ist, glaube ich, ein bisschen zu komplex, ja, zu komplex für so einen Nebensatz. Genau. Aber es war mir wichtig, dass nochmal, also dass dieses Zuhören einfach mal die Kresse halten, dass ich das nicht so super unumstößlich sehe, sondern dass das für mich einen ganz bestimmten Inhalt hat. Ich glaube, es hat für mich ganz viel damit zu tun, anzuerkennen, wer Ahnung von was hat. oder wer sprechen kann zu einem bestimmten Thema und da was Bestimmtes reinlegen kann in das Thema. Und es hat für mich auch was damit zu tun, und das ist dann schon wieder sehr ein sehr weißes Thema, würde ich sagen, zu verlernen, zu denken, zu allem was zu sagen zu haben. War das verständlich? Mhm. Mit so vielen? Ja. Ja. Also für uns. Enough talking. Einfach mal jetzt am Anfang schnuppern. Enough talking? Enough. Ja. Oh. Steffi ist nur so cool in diesem Internet. Ach so. Ich bin einfach so drin in diesem Internet. Was soll ich sagen? Du bist das Internet. Nein, das ist die Queerbewegung. Also stimmt, du bist die Queerbewegung. Ich kann nicht auch noch das Internet sein. Das stimmt. Mir zu viel. Ich dachte, du bist das Internet. Bist du nicht vielleicht das Internet sein? Ich möchte nicht das Internet sein. Die Kleifu ist das Internet. Ah, jetzt hab ich's. Ich brauch schnell eine Antwort. Nein, okay. Worüber habt ihr denn eigentlich das erste Mal von sowas wie alliiert sein mitbekommen? Also das ist irgendwie als... Keine Ahnung. Irgendwie, wie ist das als... Weiß ich nicht mehr. Weiß ich auch nicht mehr. Das begleitet mich schon ziemlich lange, ehrlich gesagt. Und so vermutet... Möchte ich wirklich nichts zu sagen. Nee, kann ich auch nicht. Weil es nur falsch sein kann. Kann Uni wahrscheinlich? Oder also bei mir bestimmt nicht Uni. Nee, kann ich nicht sagen. Ob das jetzt Uni war oder außeruniversitäre Kontexte. Also das war ganz bestimmt nicht. Warum willst du das wissen? Achso, ich dachte immer so was ganz Plattes zu haben. Achso, nee, kann ich nicht sagen. Ist bei dir so ein Punkt? Oder? Nee. Okay. Es ging mir auch nicht um einen bestimmten Punkt, sondern einfach nur so dieses, wie kommt das überhaupt? Achso. In die Wahrnehmung von etwas, weil man kann ja auch die ganze Zeit, also ich glaube, das ist ja auch ein Stück Kultur, dieses Alliierten-Ding. Es ist erstens, glaube ich, irgendwie sehr US-amerikanisch, würde ich mal tippen. Das finde ich ja weil, nicht. Also dieses Ally-Ding, weil... Also du meinst jetzt auch unter dem Wort, oder? Genau, ja, genau, überhaupt sowas sich als Alliiert. Okay, genau, weil das macht ja was, das macht ja was aus. Also es ist ja, macht ja was aus, welche Worte du oder welche Praxen benutzt, obwohl sie eigentlich relativ austauschbar wären. Ja. Also so, ne, es könnten irgendwie Verbündeten sein, es könnte irgendwie Bündnispolitik genannt werden auf verschiedenen, meine Alltagsbündnispolitik oder sowas, auch wenn das jetzt ein sehr schwieriger Begriff ist, aber so dieses alliierten Ding, gerade im deutschen Kontext, ist irgendwie, ich bin alliiert, könnte erstmal auch was mit Besatzungszone zu tun haben. So. Ja, okay. Also so. Meinst du ganz, so. Meinst du ganz, okay, dann. Oder von freier Staaten. Oder, also, aber weißt du, so, nur mal jetzt mal so platt hergebrochen von das überhaupt sich so zu benennen, hat einen bestimmten Grund und ich glaube aber auch, da hängt halt dann, wahrscheinlich fließt auch die Kultur, die dann an der Herkunft klebt, durchaus an manchen Stellen mit ein, auch wenn sie vielleicht nicht aus dem, hier in dem geografischen Kontext irgendwie entstanden ist oder irgendwie besonders präsent ist oder sowas. Weil sonst ist ja so hoch die internationale Solidarität und sowas, ne? Solidarität, ganz viel, ist ja auch so... Gleich fängt sie an zu singen. Niemals. Nein, ich bin davon sehr weit entfernt. Weil ich bin wiederum nicht in einem... Vom Singen? Nein, von links radikalen Parolen schwingen. Achso, okay. Nein, weil eigentlich... Ich hatte mich das halt im Vornherein schon mal gefragt, irgendwie so, wieso eigentlich alliiert? Wieso ist das jetzt eigentlich so das Wort, unter dem es läuft? Ja. Und nicht Solidarität oder Bündnis, also irgendwie, warum ausgerechnet alliiert? Und sozusagen meine naheliegendste Vermutung wäre einfach, dass es halt eine Ableitung ist von Ally. Ja, ist es, würde ich auch sagen. Ja. Gerne. Vielleicht kommen die irgendeinen Sport oder ich sowas. Ich so ein bisschen. Oh, meinst du? Ja, weil die so. Aber vielleicht dafür kommt es ganz schön selten. Ja. Das ist vielleicht. Oh ja, das stimmt. Ja, die haben auch keinen Fernseher in ihrer Küche, soweit ich weiß. Das stimmt. Aber eine Kaffeemaschine. Vielleicht malen sie auch Kaffee im Kopf. Genau, und dann so einen Haufen Typen. Boah, die Bohne hast du jetzt aber. Erwischt. Derbe zermahlen. Ich dreh. Da kommt das Pulver. Ja! So wird's sein. Gut, ja. Okay, Das. Was ich. Genau, warst du fertig, oder? Ja. Ja. Dazu fällt mir nämlich dann tatsächlich doch noch was ein. Ich glaube, das erste Mal, dass ich, oder zwei Sachen, bei denen ich das ganz bewusst wahrgenommen habe, war einmal, eine Sache, ich weiß gar nicht, okay, von vorne. Also eine Sache, bei der ich sehr bewusst diesen Ally-Begriff wahrgenommen habe, war ein Text von Dean Spade. Das ist ein Transaktivist, ein US-amerikanischer Transaktivist, der einen Text geschrieben hat. Ich glaube, der heißt How to be an Ally. Und das ist ja schon irgendwie genau, zeigt ja auch schon ein bisschen so das auf, was wir eigentlich auch so, über was wir uns ja auch im Vorfeld schon mal so ein bisschen unterhalten hatten, wo zumindest mir jetzt hauptsächlich dieser Begriff auch begegnet, nämlich so eine Auflistung von, ich nehme marginalisierten Position X und schreibe dazu einen Text, wie die große Masse der Privilegierten zu dieser Position sich verhalten soll, wenn sie sich alliieren möchte. Und das war, glaube ich, also der Text war, glaube ich, so das, der erste, den ich so in dieser ganzen, oder zumindest bewusst einer der ersten zu dieser Menge an alliierten Texten, die es jetzt so gibt. Und ich glaube, dann gab es noch Texte von Emi Koyama, die relativ viel zu Inter schreibt. Oder sehr viel zu Inter, nicht relativ viel. Sie schreibt sehr viel zu Inter. Ist eine der wichtigen Personen in der US-amerikanischen Inter-Bewegung. Und ich glaube, die hat auch mal so einen Text geschrieben, wie, und da weiß ich aber nicht, ob der Alliiertenbegriff da drin vorkam, auf jeden Fall, wie sich Nicht-Inter-Personen verhalten sollten. Ja. Und ansonsten, ich glaube, so dieses, also unabhängig von diesem Ally-Begriff, habe ich das schon total lange, dass ich irgendwie in diversen Texten, sei es aus irgendwie aus dem Black Studies Umfeld oder aus dem Queer Studies Umfeld, da kommt es ja ganz häufig irgendwie, oder aus irgendwie den schwul-lesbischen Bewegungen, wie sich solidarisch verhalten, irgendwie, wie wünscht man sich eigentlich einen Umgang miteinander, wie wäre es besser, wenn sich die dominante Mehrheit verhalten würde. Ja, und aktuell haben wir ja auch das so im Internet. Also wirklich dieses Internet. Es ist wirklich sehr präsent. Heute, ne? Dafür, dass es die Kleifo ist, die eigentlich immer weg ist, ist es wirklich sehr präsent. Dass es ja doch auch Orte gibt im Internet, in denen das ganz viel beworben wird. Also nicht beworben mit Quatsch. Entschuldigung, Wort. Falsche Wortfindung. In denen das einfach so sehr präsent ist, dass es eben so diese Listen und Texte gibt, die sich so immer sehr konkret mit How to be an Ally beschäftigen und dann eben immer, oder die meiste Zeit eben immer aus einer sehr konkreten Position für eine ganz bestimmte Position alliiert sein. Ja. Wobei diese Texte halt irgendwie. Ja, okay. Also sie sind total wichtig. Ja. Aber sie sind an irgendeiner Stelle sind sie halt auch oberflächlich, würde ich sagen. Klar, aber das ist ja nicht schlimm. Hm. Können ja trotzdem, also Es muss ja nicht der Weisheit letzter Schluss sein, aber ja, dass sie da sind und dass man sich das mal so durchlesen kann, das hat bei mir schon durchaus bei den ein oder anderen Aha-Effekt gehabt. Und sei es nur sowas wie, ah, das kann man so und so ganz griffig zusammenfassen, ja, oder so. Stimmt, also ich lese die auch immer wieder gern. Das, also auch wenn ich sie jetzt nicht so, ja, auch wenn ich sie immer wieder oberflächlich finde, aber ich lese sie sehr gern und ich lerne auch immer wieder sehr viel daraus. Und ich finde es vor allem sehr spannend zu gucken, was für Sachen sich dann eher gleichen und was für Sachen dann sehr spezifisch sind für eine bestimmte Position oder so. Ja. Und dann wiederum, also dann denke ich halt auch, also wenn ich jetzt zum Beispiel How to be an, a Trans Ally Texte lese, dann denke ich halt häufig auch, okay, das ist aber dann noch sehr auf eine bestimmte Position bezogen, geht für mich zum Beispiel vielleicht in dem Moment überhaupt nicht. Und denk, das finde ich dann auch sehr wichtig, weil ich mir dann denke, das wird sicherlich für andere Leute mit anderen marginalisierten Positionen genauso gelten, dass spezifisch dieser eine Text eigentlich deren Lebensrealität überhaupt nicht erfasst. Und dann kommt noch irgendwie so die intersektionalen Leben kommen noch dazu, wo dann Sachen zusammengreifen und dann vielleicht bestimmte Mechanismen plötzlich ganz anders wirken, als in diesen Texten irgendwie herausgestellt. Ja. Mhm. Trotzdem, ja, die Texte sind gut. Ja, es ist ja einfach auch nur ein Tool für irgendwie schnelles, wir bilden uns gegenseitig so ein bisschen, zumindest so rudimentär irgendwie, bevor wir, ich sehe dann sowas wie Internet und Blogs, oh Mann. Naja, okay. Vielleicht machen wir nächstes Mal so ein bisschen Internet. Vielleicht auch so ein Crashkurs. Was ist eigentlich das Internet? Weiter scheitern, lernt. Also über Blogs und Videos, Podcasts, Tumblr, irgendwelche Soup-Bildchen und Textchen-Ansammlungen. Jetzt war ich kurz so peinlich berührt, jetzt wollte ich einen Punkt vergessen. Educaten. Ach ja, genau. Dass ich das halt als so einen Pool wahrnehme, der schon mal, für den es ganz sinnvoll ist, irgendwie da mal reinzugucken. Weil es so ein bisschen, für mich ist es so ein bisschen so eine Vorbereitung auf jenseits des Internets treffen, beziehungsweise sich dann in vielleicht 1:1 oder Kleingruppensituationen irgendwie zu begegnen. Das kann wiederum ja genauso auch im Internet sein, also so in Chats, Foren oder sowas. Dafür gilt das genauso, also streiche ich das wieder mit offline. Aber dass es so ein tatsächlich dann einen direkten Austausch miteinander treten, kann das einfach noch eine relativ gute Vorbereitung sein, ohne dass man sich gegenseitig gerade unnötig blöde Situationen zumutet. Mhm. Schon mal irgendwie so, ey, irgendwie, wenn du ein Interesse daran hast, dich in bestimmten Räumen zu bewegen, mit bestimmten Leuten in Kontakt zu kommen, irgendwie dich zu unterhalten, oder wenn du einfach sozusagen generell ein Interesse daran hast, weniger scheiße zu sein, dann mach das doch mal. Irgendwie guck dir das doch mal an, irgendwie schau, ob dir das was bringt und guck irgendwie, ob du das so in dein Denken und Handeln irgendwie integrieren kannst und sowas. So, das ist schon mal eine sinnvolle Vorbereitung. Und ich finde, es bringt halt weniger Verletzungen. Mhm. Und das ist auf jeden Fall schon mal gut. Ich denke auch so die geraten schnell an ihre Grenzen, irgendwie solche Listen, wie du ja meintest, irgendwie sobald es Überschneidungen gibt von verschiedensten Kategorien und sowas, wird das schwierig. Und ich habe auch oft das Gefühl, dass es doch sehr aus einer Einzelpersonenperspektive dann geschrieben ist und selten eine Liste ist, an denen vielleicht richtig viele Leute dran mitgewirkt haben oder so. Aber eben so als so ein sich so vorbereiten von möchtest du, dass andere Leute Interesse haben, sich mit dir auseinanderzusetzen und sich mit dir auszutauschen und mit dir irgendwie einen Raum und Luft zu teilen, irgendwie dann ist das mal ein ganz guter Anfang. Ja. Oder zumindest ein Anfang, so, um daran mehr zu knüpfen. Weil häufig gibt es ja dann auch sowas wie, hey, es gibt tolle Bücher von tollen Leuten, die nicht so bis wenig bis gar nicht repräsentiert werden, irgendwie so, aber es gibt sie. Lies es dir mal durch. Es hat irgendwie ganz viel Bedeutung für die Geschichte von ganz bestimmten Leuten und so. Heimliche Gesundheit, Marie. Danke. Gesundheit. Überhaupt nicht gehört. Leiser habe ich genießt. Silence sneezing. Oh. Auch ein schöner Titel. Nein, nein, nein. Ja, was? Marie, hat einen Schmerzensnack. Ja, ich habe einen fiesen Schmerzensnack. Ja, gerne. Ich kann mein Alkohol, meinen Schmerzensnack betreiben. Und was so diese Intersektion da, angeht, passt halt auch für mich ganz gut noch ein Gedanke, den ich kurz davor auch schon hatte, nämlich so dieses Scheitern im Alliiertsein. Also, ich glaube auch, dass es wirklich unmöglich ist, wenn ich mich für in verschiedene Richtungen irgendwie alliiert fühle oder versuche, alliiert zu werden. Das ist auch mal so ein Werdensbegriff, ne? Alliiert gut, werden. Ich empfinde mich im beständigen Alliiertwerden. Das nächste ist, naja, Alliierte werden vielleicht. Ich schreibe das hier. Schreib das mal auf. Für einen der nächsten Buchtitel. ist meine Unterstellung oder auch meine Erfahrung, dass es halt nicht alles gleichzeitig geht. Also so eben so dieses, erstens werde ich eben nicht alles immer richtig machen können oder dass es kein perfekt, es gibt nicht den Punkt von Perfektionalität irgendwie darin. Und dass es eben auch bedeutend sein kann. Und ich glaube, das sind dann auch echt schwierige Punkte und in die Situation bin ich bisher noch nicht so oft gekommen, aber sie passieren immer mal wieder. Ich glaube, in kleineren häufiger als jetzt so richtig im Großen, dass ich mich vielleicht auch für ein Alliiertsein entscheiden muss, auf irgendeine Art und Weise, weil nicht beides gleichzeitig geht irgendwie oder verbündet sein und so. Also auch das geht halt nicht immer sehr einseitig, es sei denn, ich definiere mich ausschließlich über das Alliiertsein für eine ganz bestimmte Position und kann einfach dann immer mich nur danach richten. Das geht natürlich dann. Aber würde jetzt meinem Selbstverständnis nicht entsprechen. Ja, meinem auch nicht. Wir sind langsam ein bisschen durch, ne? Ja, ich merke auch, dass ich irgendwie nicht mehr so richtig folgen kann. Ja. Mist! Dabei haben wir noch ein paar Punkte, echt. Ja. Aber wir sind auch schon bei über 2 Stunden. Ja. Vielleicht merken wir uns die und machen eine Fortsetzung. Oder greifen es irgendwann nochmal auf. Ja. Ja. Ich kann nochmal nachträglich eine Freundin zitieren, die gestern gefragt hatte. Schönen Grüße. Zusammengefasst, wie ist solidarische Handeln, nee, wie ist Solidarität, wie ist lebbare, nee, wie ist gelebte Solidarität machbar, zusammengefasst. Und ich finde, das hatte halt für mich irgendwie schon sehr genau zu diesem Podcast-Thema gepasst, weil Alliiertsein bedeutet für mich gelebte Solidarität. Ich finde Solidarität auch ein schönes Wort, aber es könnte auch daran liegen, dass ich Ossi bin. Und das irgendwie in meiner Kindheit so in mich rein indoktriniert wurde, dass Solidarität ein was Schönes ist. Und Oss. Wer weiß. Ich finde es auch schön. Ja, finde es auch schön. Okay. Auch schön. Und ihr seid beide keine Ossis. Nee. Nein. Dann hätten wir das auch noch geklärt. Das haben wir geklärt. Dann machen wir jetzt Schluss. Möchtest du noch den Werbeblock einschieben? Den Werbeblock. Oh, ihr möchtet den Werbeblock. Genau, es geht ja dich genauso. Stefan versucht, Chille mit dem Gas zu machen. Hat nicht geklappt. Kannst du mach doch einfach eine Flasche reinpusten, genau. Ach, sehr schön. sehr hanseatisch auch. ein hanseatischer Werbejingle. Nämlich ja, zum gestern? Thema Awareness. Awareness. Hiep, hiep. Hurra! Voller Enthusiasmus können wir bekannt geben, dass hiep, hiep, hurra! Dass wir mit noch einem kleinen verbliebenen Rest des Awareness-Teams vom Gendercamp des vergangenen Jahres die Arbeit oder die Materialien, die wir dafür vorbereitet hatten, haben wir noch mal so ein bisschen aufbereitet und ins Internet gepackt, in einen Blog, in dem die in möglichst verschiedenen Arten und Weisen irgendwie runterladbar sind und alle sind veränderbar und es kann damit gemacht werden, was will. So einfach nur, um unserem Eindruck, dass es eigentlich relativ wenig Awareness-Arbeitsmaterialien gibt, so im Netz, mit denen man, also einfach nur mal so einen Ausgangspunkt vielleicht zu haben, was man so alles machen kann, wenn man sich mit Awareness bei Veranstaltungen beschäftigt. Überhaupt nicht umfassend, aber sehr umfassend. Ich finde das schon reichhaltig, was ihr sagt. Also Barrierefreiheit zum Beispiel fehlt fast vollkommen. Was fehlt? Barrierefreiheit. Ja. Fehlt. Ja. Aber also es ist nicht komplett, aber es ist schon sehr. Also sehr breit. Sehr breit. Es gibt verschiedene, also die Materialien ziehen auf verschiedensten Sachen ab und sowas. Aber genau, wir haben es eben auch nicht gemacht, um irgendwas komplett oder umfassend abzubilden, sondern einfach nur, wir fanden es schade, wenn die Sachen, die wir gemacht haben, für ein einziges Jahr irgendwie einfach so im Nichts verschwinden und haben uns deswegen eben die Mühe gemacht, das nochmal auszubereiten, auch nochmal so manchmal erklärende Texte dazu zu schreiben, nochmal die Kritik auch an den Materialien und auch den Lob dafür festzuhalten, so. Um zu gucken, was dann passiert. Und für die Leute, die jetzt gerade das hören und nicht gerade auf der Webseite sind und den Link sofort vor sich sehen, wie ist die URL? awareness.blogsport.eu awareness.blogsport, also blogsport.eu. Sehr schön. Und es sind Bilder von der Kleifo drauf. Ja, das ist klar. Das ist ja auch im Internet. Ja, ja, ich habe wirklich das Gefühl, dass wir noch überhaupt nicht durch sind mit diesem Thema. Ja, wir können uns das ja auch durchaus nochmal für eine. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass wir uns zwei Teile für ein Thema nehmen. Das stimmt. Ja. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Was hören wir denn? Ach ja, genau, weil ich dachte mir, das Alliiertsein, hatte ich damals gedacht, zumindest, als ich das Lied rausgesucht habe, dass es ja eher auch eine leisere Praxis irgendwie sein kann. Stimmt natürlich nicht, wie wir heute erfahren haben. Nicht nur. Aber so im Gegensatz zu den Rage-Themen, die wir irgendwie in den letzten Folgen hatten, irgendwie, indem wir so so sehr viel einfach kritisiert haben und irgendwie unsere Wut und eine Stimme verliehen haben, war das im Gegensatz dazu jetzt eben eher ruhig. Deswegen gibt es heute von Sounds Like Johnny Depp, so heißt die Band, No Need. Okay. Jetzt können wir wirklich voller Inbrunst sagen, kommt gut durch den März. Es ist noch viel März übrig. Und wir hören uns dann im April. Bald wieder. Ja. Voraussichtlich im April. Ja. Demnächst in eurem Internet. Wunderschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.